Sie hören das Langenmüller Audiobook Die philosophische Hintertreppe 3 von Wilhelm Weischedel. Gesprochen von Jo Brauner. Die für dieses Hörbuch zusammengestellten Texte aus Die philosophische Hintertreppe von Wilhelm Weischedel wurden für diese Ausgabe gekürzt. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Sinn und die Zusammenhänge erhalten bleiben. Wer sich eingehender mit diesen Texten befassen will, sei zusätzlich auf die Buchausgabe verwiesen. Wilhelm Weischedel, 1905 bis 1975, war mit seinem 1966 erstmals erschienenen Buch »Die philosophische Hintertreppe« einer der ersten Philosophieprofessoren in Deutschland, die es wagten, ihre Philosophie in einer auch Laien ansprechenden Weise darzustellen. Seine Hintertreppe wurde zum Klassiker, der unzählige Laien zum Philosophieren geführt hat und weiterhin führt. Dabei muss man jedoch erkennen, dass die Hintertreppe keinesfalls lexikalisch oder schulbuchmäßig nur als reine Wissensvermittlung zu verstehen ist. Die Persönlichkeit dieses bedeutenden Denkers und Lehrers kommt in allen Texten zur Geltung. Weischedel war, als er die Hintertreppe verfasste, Professor an der Freien Universität in Berlin. Von seinen Werken aus dieser Zeit sind zu nennen »Denken und Glauben«, »Philosophische Grenzgänge« und vor allem »Der Gott der Philosophen«. Sein Buch »Die philosophische Hintertreppe – 34 große Philosophen in Alltag und Denken« beruht ebenfalls auf den in diesen Werken behandelten Themen und Grundauffassungen. Frieda Lautzmann. Aristoteles oder der Philosoph als Mann von Welt. Aristoteles, neben Platon der größte unter den griechischen Philosophen, wird im Jahre 384 oder 383 vor Christus geboren, und zwar in Stagira. Man pflegt ihn deshalb den Stagiriten zu nennen. Er unterscheidet sich darin von Platon, dass er keinem aristokratischen Geschlecht angehört. Aber er ist nun doch auch kein Irgendwer, sondern ein Mann aus gutbürgerlichem Hause, Sohn eines Arztes, der immerhin den Titel eines Leibarztes des Königs von Makedonien trägt. Nichts liegt näher, als dass Aristoteles die Praxis seines Vaters übernommen hätte, zu der er auch die Ausübung des Apothekergewerbes, das Pillendrehen, wie es antike Gewährsmänner nennen, gehört. Aristoteles aber will lieber nach Athen gehen. Die Familie lässt ihn denn auch ziehen, nicht ohne vorher das Orakel befragt zu haben, was er denn dort tun solle, und die göttliche Antwort erhalten zu haben, er solle Philosophie studieren. Nicht auszudenken, wie die abendländische Geistesgeschichte sich entwickelt hätte, wenn das Orakel anders gesprochen hätte. Der Vater, vermöglich wie er ist, stattet den Sohn für sein Studium tüchtig aus. Aristoteles legt übrigens zeitlebens Wert auf eine bequeme Lebensführung, auf ausreichende Bedienung, auf soliden Hausrat und auf gute Verpflegung, und dies, obgleich er Philosoph wird. Sein Zeitgenosse Diogenes, derselbe, der dadurch berühmt wird, dass er statt eines Hauses eine Tonne bewohnt, erscheint ihm alles andere als vorbildlich. Denn zur Glückseligkeit gehöre auch, schreibt er später, dass man ausreichenden Anteil an den Gütern dieser Welt habe. So wird denn von ihm berichtet, er habe sich stattlich gekleidet und es an Fingerringen und Haarpflege nicht fehlen lassen. Allerdings scheint in dieser ansehnlichen Aufmachung keine entsprechend imposante Figur gesteckt zu haben. Der Gewährsmann fügt hinzu, er war schwach auf den Beinen und kleinäugig und stieß beim Sprechen ein wenig mit der Zunge an. Dieser Mann also, von Stagira nach Athen kommend, beschließt, sich der Philosophie zu widmen. Die große Chance, die sich dafür im damaligen Athen bietet, heißt Platon. Dieser hat in seiner Akademie, im heiligen Hain des Akademos, eine Schar von Schülern um sich versammelt, mit denen er gemeinsam philosophiert. In diese Gesellschaft nun tritt der 17-jährige Aristoteles ein und bleibt 20 Jahre dort, lernend, diskutierend, vor allem aber mit auffälligem Fleiß den Büchern hingegeben. Der Leser soll der Spitzname gewesen sein, den Platon ihm gegeben hat. Er ist voll Verehrung für den Meister, und diese respektvolle Gesinnung hält sein ganzes Leben über an. Noch in späteren Jahren sagt er, Platon sei ein Mann, den die Schlechten nicht einmal loben dürften. Und noch mehr, Platon sei ein Gott. Freilich kann es nicht ausbleiben, dass ein so begabter Kopf wie Aristoteles auf die Dauer zu eigenen philosophischen Gedanken kommt und sich nicht mit allem einverstanden erklären kann, was der alternde Platon lehrt. Dieser sieht das mit leiser Resignation. Aristoteles hat gegen mich ausgeschlagen, wie es junge Füllen gegen die eigene Mutter tun. Nachdem er in Athen mit dem größten Philosophen zusammengetroffen ist, stößt er in Makedonien auf das größte militärische und politische Genie seiner Zeit, auf Alexander den Großen. Dieser ist freilich damals noch nicht der Große, sondern ein Knabe von 13 Jahren, und Aristoteles wird nicht sein politischer Ratgeber, sondern sein Erzieher. Wir wissen so gut wie nichts darüber, welchen Einfluss die pädagogische Kunst des Philosophen auf die Entwicklung des kommenden Staatsmannes und Feldherrn gehabt hat. Und doch bleibt es seltsam, sich zu vergegenwärtigen, dass für einige Jahre Macht und Geist in ihrer höchsten Ausprägung miteinander leben. Der künftige Welteroberer und der Mann, der im universalen Sinne den geistigen Kosmos erobert. Die antike Klatschsucht hat den Aristoteles eines versuchten Giftmordes an Alexander beschuldigt. Daran ist vermutlich kein wahres Wort, aber selbst wenn es zuträfe, hätten die Folgen den Philosophen nicht mehr zu bekümmern brauchen. Inzwischen hatte er nämlich den Königshof verlassen und war in die freie Stadt Athen zurückgekehrt. Hier nun sammelt er eine Reihe von Schülern um sich. Sie treffen sich in einer Säulenhalle und sie diskutieren, indem sie dabei auf- und abwandeln. Die Athener finden das so bemerklich, dass sie dem Aristoteles und seinen Anhängern den Beinamen »die Herumwandler« geben. Die Philosophiegeschichte hat sich dem angeschlossen und bezeichnet den Aristoteles und seine Schule als die Peripatetiker, was zwar vornehm klingt, in Wahrheit aber nichts anderes bedeutet als eben Herumwandler. Mit dem Tode Alexanders ändern sich in Athen die politischen Verhältnisse. Die Stadt entzieht sich dem makedonischen Einfluss und wer es je mit den Makedoniern gehalten hat, wird nun der Kollaboration verdächtigt. Den Aristoteles wegen politischer Vergehen offen zu beschuldigen, reicht freilich das Belastungsmaterial nicht aus. So sucht man einen anderen Grund, um ihm etwas am Zeuge zu flicken. Man bezichtigt ihn der Gotteslästerung. Aristoteles jedoch entzieht sich der Anklage durch die Flucht, der Legende nach mit dem ironischen Satz, er wolle die Athener daran hindern, ein zweites Mal, wie schon bei Sokrates, sich an der Philosophie zu versündigen. Er geht ins Exil und stirbt dort kurze Zeit darauf, mit 63 Jahren, nicht ohne ein ausführliches und fürsorgliches Testament zu hinterlassen, das auch die Sklaven und die Konkubine mit einbezieht. Als Ergebnis seiner Forschungen hinterlässt Aristoteles ein umfangreiches Werk. Ein antiker Gewährsmann spricht von 400 Bänden, ein anderer gar von 1000 und ein dritter, ein echter Gelehrter, macht sich die Mühe, die Zeilen, die Aristoteles geschrieben hat, zu zählen und kommt dabei auf die stattliche Summe von 445.270. Mit diesem großen Werk wird Aristoteles zum Begründer der abendländischen Wissenschaft. Über den Bereich des Lebens hinaus richten sich die Forschungen des Aristoteles auf das Ganze der Welt, auf den Himmel, auf die Gestirne, auf die Erde. Bedeutsamer aber als all dies ist der Versuch, das Wesen der Natur überhaupt zu erfassen. Da kommt es zu Entdeckungen, die die Wissenschaft der späteren Zeit, vor allem des Mittelalters, aber auch noch der Neuzeit, entscheidend beeinflussen. Aristoteles knüpft dann seine Untersuchungen über das Wesen des Organismus an. Dieser wird als ein eigentümliches Ganzes dadurch zusammengehalten und geleitet, dass er ein Ziel und einen Zweck besitzt. Aber Ziel und Zweck werden nicht von außen an ihn herangebracht, sondern er trägt sie ursprünglich in sich selber. Worin aber bestehen Ziel und Zweck des Organismus? In nichts anderem als darin, dass er danach strebt, sich im ganzen Umkreis seiner Möglichkeiten zu verwirklichen. Das Wesen einer Pflanze etwa liegt darin, dass sie den Umkreis der Möglichkeiten, Pflanze zu sein, zu verwirklichen strebt. dass sie sich also in Keim, Blüte und Frucht vollenden will. Dafür prägt Aristoteles den Begriff der Entelechie. Er will damit sagen, jedes Lebewesen trägt Zweck und Ziel in sich selber und entfaltet sich dieser seiner inneren Zielstrebigkeit gemäß. Was sich so am einzelnen Organismus zeigt, überträgt Aristoteles auf sein Bild von der ganzen Natur. Alles, was ist, strebt danach, sich in der Fülle seiner Möglichkeiten, auf die hin es angelegt ist, zu verwirklichen. Die ganze Welt drängt zu ihrer eigensten Vollkommenheit. Darin liegt die Lebendigkeit, darin auch die Schönheit der Natur. Die Welt ist von einem Drang zur Vollkommenheit durchwaltet. Ja, die Natur selber ist nichts anderes als dieser Drang. Sie ist ein ungeheures Geschehen der Selbstverwirklichung und Selbstvervollkommnung. Diese universale Teleologie ist der bedeutende Grundgedanke im Weltbild des Aristoteles. Das nun gilt in vorzüglicher Weise auch für den Menschen. Denn nun greift Aristoteles die Frage auf, die den griechischen Geist schon so lange beschäftigt, wie denn der Mensch handeln solle, im privaten wie im staatlichen Leben und worauf es im Dasein des Menschen ankomme. Auch hier, so antwortet er, liegt wie im Ganzen der Natur alles an der Selbstverwirklichung. Auch den Menschen, wie alle Lebewesen, kennzeichnet ein ursprüngliches Streben, nach dem nämlich, was für ihn gut ist und worin er darum seine Glückseligkeit erblickt. Doch was ist wahrhaft gut für den Menschen? Was ist sein wahres Gutes? Aristoteles antwortet, dass er so sehr wie möglich verwirkliche und zur Vollendung bringe, was er vom Wesen her ist. Der Mensch muss in Wahrheit zum Menschen werden. Das ist seine ihm eigentümliche Bestimmung. Mit diesem Gedanken wird Aristoteles zum Ahnherrn jedes Humanismus, der sich das Werde, was du bist, zur Richtschnur macht. Eine solche Ethik ist freilich nur in einer Zeit möglich, in der der Mensch noch das Bewusstsein hat, dass es im Grunde richtig mit ihm stehe und dass er ohne Bruch in das Ganze der Welt eingefügt sei. Wenn Aristoteles im Logos das wahre Wesen des Menschen erblickt, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass er sich um die Erforschung dieses Logos unablässig bemüht. Nicht der Zufall irgendwelcher wissenschaftlichen Interessen macht Aristoteles zum Vater der abendländischen Logik, sondern die Tatsache, dass er entdeckt, es kommt darauf an, dass der Mensch den Logos, sein eigenstes Wesen, in rechter Weise verwirkliche, und es ist darum wichtig, über diesen Logos Bescheid zu wissen. In der Sorge um die Erkenntnis der Dinge, des Menschen und seines Handelns kommt das Bemühen des Aristoteles noch nicht zu seinem Ziel. Als Philosoph stellt er zuletzt die Frage, worin gründet denn all das, was sich in so verschwenderischem Reichtum vor den Augen auftut? Worin haben Welt und Mensch ihren wahren Ursprung? So stößt auch Aristoteles auf das Problem, mit dem der griechische Geist zu philosophieren begonnen hat, auf die Frage nach dem tieferen Grunde der Wirklichkeit. Dabei wird jener Grundzug bedeutsam, den er überall in den Bereichen der Wirklichkeit entdeckt, jenes durchgängige Streben. Woher kommt eigentlich die große und umfassende Bewegung, die die ganze Welt durchwaltet? Was hält die Welt in ihrer durchgängigen Bewegtheit? Muss es nicht, so fragt Aristoteles, ein erstes Bewegendes geben, von dem alle Bewegung ihren Ausgang nimmt? In der Tat, antwortet er, die Welt muss so gedacht werden, dass sie in einem ersten Bewegenden gründet. Und dieses erste Bewegende darf nicht selber bewegt sein, sondern müsste man ja weiter fragen, wovon es denn seinerseits bewegt wird, und es wäre kein erstes Bewegendes. Das erste unbewegte Bewegende lässt sich genauer fassen, wenn darauf geachtet wird, was von ihm hervorgebracht wird. Das nun ist ein unaufhörliches Streben. Wodurch aber kann ein solches Streben hervorgerufen werden? Offenbar nur durch das, wonach gestrebt wird, so wie ja auch die Liebe einzig von dem geliebten Gegenstand erwirkt wird. In dieser Weise also, meint Aristoteles, müsse man sich das erste unbewegte Bewegende denken. Es ist das letztlich erstrebte Ziel alles Strebens in der Welt. Aristoteles fügt dem noch eine Reihe von weiteren Bestimmungen hinzu. Alles Streben in der Welt geht auf Selbstverwirklichung. Also muss das letzte Ziel das Wirklichste des Wirklichen, die reine Wirklichkeit sein. Alles Streben in der Welt geht auf Vollkommenheit. Also muss das letzte Ziel das Vollkommenste sein. Was aber ist das Wirklichste und das Vollkommenste? Aristoteles antwortet: die Gottheit. In ihr also gründet und aus ihr entspringt jener Grundzug der Wirklichkeit, jenes ständige Drängen zur Verwirklichung und zur Vollkommenheit. Alles, was von Natur ist, trägt etwas Göttliches in sich. So hat denn das Denken des Aristoteles, dieses nüchternen Mannes, der Hingegebenheit an die Welt, zuletzt einen religiösen Ursprung. Am Ende seines Lebens und im Rückblick auf die unablässige Mühe um die Erkenntnis des Wirklichen spricht er die seltsamen Worte aus: Je mehr ich auf mich selbst zurückgeworfen und einsam bin, desto mehr werde ich zum Liebhaber des Mythos. Wer genugsam die Welt betrachtet hat, muss sich am Ende im Wissen um die Gottheit begnügen. Augustinus oder die Dienlichkeit der Sünde. Ein Zeitgenosse des Augustinus, der ihn als jungen Mann gekannt hätte, wäre wohl kaum auf die Vermutung gekommen, dass dieses Weltkind einmal ein Kirchenvater und gar noch der Größte des Westens werden könne. Zu sehr erweckt der junge Augustinus den Eindruck, dass er sich in den Zerstreuungen der Welt mit Vergnügen umhertreiben lässt. Zwar, dass er in der Schule ungern Griechisch lernt und dass er in einem fremden Garten Birnen stiehlt, mag noch hingehen. Das unterscheidet ihn höchstens von der fragwürdigen Klasse der Tugendbolde. Aber als er zum Studium der Rhetorik nach Karthago geht, schließt er mit einer wilden Gruppe von Studenten, die sich die Umstürzler nennen, Freundschaft, wenn er auch vorsichtig genug ist, sich nicht selbst an ihren nächtlichen Überfällen auf harmlose Passanten zu beteiligen. Selber tätig wird er dagegen, neben dem Verfassen von Schauspielen, in vielfältigen Liebschaften, mit denen er seine Tage und Nächte vergeudet. Aber auch als Augustinus in geordnetere Verhältnisse kommt, als er Lehrer der Rhetorik in Karthago und in Rom und schließlich in dem gleichen Fach Professor in Mailand wird, führt er kein einwandfreies Leben. Er wohnt mit einer Konkubine zusammen. Obgleich er diese, wie wir aus seinem eigenen Zeugnis wissen, zärtlich liebt und obwohl aus dem Verhältnis ein Sohn hervorgeht, bekommt Augustinus Skrupel. Die Mutter, später hochberühmt als die heilige Monika, unterstützt diese Bedenken, vermutlich weniger aus sittlicher Entrüstung als darum, weil sie ihrem Sohn eine standesgemäße Ehe wünscht. Die Freundin wird also, nicht ohne Tränen, auf beiden Seiten verstoßen. Augustinus beabsichtigt, sein Leben zu normalisieren, und das heißt, ein Mädchen aus vornehmem Hause zu heiraten. Aber als sich die Verlobungszeit allzu lange hinzieht, nimmt er sich rasch eine neue Geliebte. Kurz, dieser junge Augustinus, ein Mann des 4. Jahrhunderts nach Christus, ist ein typischer Römer der Spätzeit, jener Epoche, der die Strenge altrömischer Tugend abhanden gekommen ist und in der eine, wenn auch gemäßigte Libertinage, das Ideal des Mannes darstellt. Aber dann, welch anderes Bild bietet der spätere Augustinus? Aus seinem zwischen geistiger Arbeit und sinnlichem Genuss hin und her schwankenden Dasein wird er durch eine plötzliche Bekehrung herausgerissen. Mit 33 Jahren lässt er sich taufen. Er verlässt die angesehene Stellung, die er in Mailand innehat, und kehrt in seine Heimat nach Afrika zurück. Dort gründet er eine Art von Laienkloster, um sich in der Einsamkeit, nur von Freunden und Gleichgesinnten umgeben, mit theologischen und philosophischen Studien zu befassen. Aber es ist ihm nicht beschieden, sein Leben in der Stille zu verbringen. Als in der benachbarten Stadt Hippo ein Gehilfe des Bischofs gewählt werden soll, wird Augustinus unter den Teilnehmern der Versammlung erkannt, mit Gewalt nach vorn gezerrt und wider seinen Willen mit dem Amte betraut. Später übernimmt er das Bischofsamt in Hippo, das nicht nur eine Fülle von geistlichen Pflichten in Predigt und Seelsorge mit sich bringt, sondern auch die mühevolle Aufgabe der Verwaltung der weitläufigen Kirchengüter. Doch dieser Tätigkeit als Kirchenfürst kann Augustinus nur einen geringen Teil seiner Zeit widmen. Unermüdlich wirkt er daneben mit der Feder, verfasst eine Fülle von theologischen und philosophischen Schriften und greift mit Leidenschaft in die geistigen und religiösen Auseinandersetzungen seiner Zeit ein. Mit 72 Jahren zieht er sich dann von der Öffentlichkeit zurück. Kurz darauf befällt ihn eine Krankheit, die er zum Anlass nimmt, sich völlig in die Einsamkeit zu begeben. Dort stirbt er im Jahre 430 in der Ferne von der Welt, der er doch in seiner Jugend so leidenschaftlich zugetan war. Als Augustinus später auf seine Jugendzeit zurückblickt, erscheint ihm, was damals geschah, als eine einzige Kette von Sünden. Damit meint er nicht bloß die augenfälligen Untaten, etwa seine ein wenig verantwortungslosen Liebeleien oder den allzu großen Ehrgeiz in der Redekunst vor anderen zu glänzen. Alles vielmehr, auch das scheinbar harmloseste, sieht er nun als Schuld an. Etwa, dass er als Schüler das Spielen dem Lernen vorzog oder dass er sich lieber mit dem Brand von Troja als mit dem Einmaleins beschäftigte oder dass er so gern ins Theater ging. Ja, er fragt sich sogar, ob es nicht schon Sünde war, dass er als Säugling allzu ungeduldig nach Nahrung schrie. Sicherlich wünscht der spätere Augustinus, das, was in jenen frühen Jahren geschah, könne ungeschehen gemacht werden. Sollen auch wir, wenn wir uns die Gestalt dieses Mannes vergegenwärtigen, uns diesem Wunsche anschließen? Wäre Augustinus verehrungswürdiger, wäre er heiliger gewesen, wenn er von Anfang an der gewesen wäre, der er erst durch seine Umkehr geworden ist? Vielleicht. Eines aber wäre er sicherlich nicht. Er wäre nicht menschlicher gewesen. Denn die Menschlichkeit eines Menschen ermisst sich ja unter anderem daran, wie weit der Umkreis von Möglichkeiten ist, den er durchschreiten kann und faktisch durchschreitet. So kann man denn nicht ganz zu Unrecht behaupten, eben jene Wildheit seiner Jugend, die Augustinus so bitter beklagt, lässt ihn Möglichkeiten kennenlernen, die er sonst niemals in solcher Unmittelbarkeit erfahren hätte. Dass ihm wenig Menschliches fremd geblieben ist, wirkt mit an der Größe des Menschen Augustinus. Augustinus ist der Erste, der eine wirkliche Selbstbiografie schreiben kann, als ehrliche und nichts beschönigende Darstellung des eigenen Lebens. Es sind die berühmten Bekenntnisse. In ihnen aber will Augustinus nicht nur zeigen, was ihm in seinem Leben widerfahren ist, er will vor allem deutlich machen, wie er in all den Geschehnissen, die er schildert, sich selber begegnet und sich selber verstehen lernt. So wird Augustinus eben in der Lebendigkeit seines eigenen inneren Lebens der große Entdecker der menschlichen Innerlichkeit. Darum kann er schreiben: Geh nicht aus dir hinaus, in dich selber kehre ein, denn im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Was aber entdeckt Augustinus am Menschen? Zunächst nicht viel mehr als dies, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Gerade in der Erinnerung an die Wirrnisse seiner Jugend begreift Augustinus, mit dem Menschen ist etwas nicht in Ordnung. Er lebt in der Verkehrung. Zugleich aber sehnt sich der Mensch aus diesem Zustand hinaus. Er findet es unerträglich, in seiner verkehrten Situation zu bleiben. Aus beidem, aus Verwirrung und Sehnsucht, erwächst, was ihn von seinem Wesen her kennzeichnet, die Unruhe. Daher fasst Augustinus seine Überlegungen in den knappen Satz zusammen: Unser Herz ist unruhig. Liest man diesen Satz freilich im Zusammenhang, dann wird der Horizont sichtbar, vor dem alles, was Augustinus sagt, letztlich steht. Du hast uns zu dir hingeschaffen, und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe in dir. In diesem Verlangen ist Augustinus aber auch zugleich und vor allem ein christlicher Denker. Er lehrt, der Mensch sei zwar ursprünglich als ein gutes Wesen geschaffen, die Sünde Adams aber habe ihn von Grund auf verderbt, sodass er seitdem schlechterdings keine Fähigkeit mehr habe, ohne Sünde zu sein. Er stehe unentrinnbar unter dem Verhängnis der allgemeinen Sündhaftigkeit. Damit aber rückt die Auslegung des Wesens des Menschen durch Augustinus in die äußerste Ferne zum griechischen Denken. Für dieses, wie es sich mit besonderer Deutlichkeit in Sokrates ausspricht, ist der Mensch von Natur gut und es bedarf, damit er auch im wirklichen Handeln das Gute tue, nur der Besinnung auf seine ursprüngliche Güte. Augustinus hat nicht zu allen Zeiten in gleicher Weise über dieses Problem gedacht. In seinen Frühschriften ist ihm daran gelegen, Freiheit und Selbstverantwortlichkeit des Menschen zu betonen. Aber dann wird ihm dieser Standpunkt zweifelhaft. Wird die Allmacht Gottes konsequent gedacht, dann muss doch offenbar die menschliche Freiheit in nichts zerrinnen. So gelangt Augustinus schließlich zu der Annahme einer göttlichen Prädestination, die er gemäß alles menschliche Tun und alles menschliche Geschick von vornherein festgelegt sind. Im unerforschlichen Ratschluss Gottes, der errettet, wen er will, und verdammt, wen er will. Das ist es, was der späte Augustinus mit aller Leidenschaft denen gegenüber verficht, die, wie er meint, dem Menschen zu viel Ehre antun, indem sie ihm Freiheit zuschreiben und die damit zugleich die Ehre Gottes schmälern. Der zu Ende gedachte Gedanke Gottes fordert, dass man ihm und ihm allein die absolute Freiheit zuspricht, mag dies auch für den menschlichen Verstand schwer begreiflich sein. Es gilt, das ist das letzte Wort des Augustinus in dieser Frage, sich vor den göttlichen Geheimnissen zu beugen. Dass Gott für das menschliche Erkennen im Dunkel gehüllt ist, ist eine der frühesten Einsichten des Augustinus, die er nicht ohne den Einfluss des neuplatonischen Denkens gewinnt. An diesem Gedanken hält er auch sein ganzes weiteres Leben hindurch fest. Gott ist unbegreiflich und unsichtbar, höchst verborgen. Besonders eindrucksvoll kommt die Überzeugung von der grundsätzlichen Unerfassbarkeit Gottes zum Ausdruck, wenn sie von Augustinus in paradoxer Gestalt im Sinne einer negativen Theologie formuliert wird. Von Gott gibt es kein Wissen in der Seele, außer dass sie weiß, wie sie ihn nicht weiß. Wenn Augustinus gelegentlich von Stufen des Aufstiegs zu Gott spricht, auf deren höchster Gott selbst geschaut werden könne, so bleibt dieser Gedanke vereinzelt und wird zudem von Augustinus selber am Ende seines Lebens ausdrücklich zurückgenommen. Im Ganzen seines Werkes spricht er die Auffassung aus, der Mensch könne von Gott nicht aufgrund eines unmittelbaren Schauens, sondern nur in indirekter Weise reden, so nämlich, dass er, ausgehend von der Selbsterfahrung, sich selber und seine Situation in der Welt betrachtet und nun fragt, wie Gott gedacht werden müsse, wenn der Mensch und die Welt ihm das Dasein verdanken. Aber nicht nur das Dasein, auch das Wesen Gottes hält Augustinus für erkennbar, wenn auch nur im vagen Umriss. Auch hier wieder geht er von der Selbsterfahrung aus. Wir wissen, dass wir sind. Das ist sogar die einzige Gewissheit, die jedem Zweifel standhält. Gott aber ist es, der uns, wie alles andere Wirkliche, ins Dasein gebracht hat und im Dasein erhält. Also muss er als das höchste Seiende verstanden werden. Wir erfahren ferner an uns selber, dass wir aus dem Grunde unseres Herzens heraus, in jener Unruhe, die den Menschen kennzeichnet, nach dem streben, was für uns gut ist. Ebenso strebt alle andere Kreatur nach dem Guten. Auch dieses Streben muss so verstanden werden, dass es von Gott hervorgerufen wird. Also muss Gott das höchste Erstrebte, das Ziel aller Sehnsucht, das höchste Gut sein. All den genannten Möglichkeiten, zu philosophischen Aussagen über Gott zu gelangen, liegt der Gedanke zugrunde, dass der Mensch und mit ihm alles übrige Wirkliche von Gott geschaffen ist. Das hat Augustinus nie bezweifelt. Darum auch meint er es nicht eigens begründen zu müssen. Dass Gott der Schöpfer der Welt ist und dass die Welt die Schöpfung Gottes ist, ist die erste Voraussetzung, auf der nicht nur das theologische, sondern auch das philosophische Denken des Augustinus beruht. Mächtig ist Gott auch über die Geschichte. Das ist für Augustinus von besonderer Bedeutsamkeit. Denn ihm liegt nicht, wie den griechischen Philosophen, vornehmlich an der Welt der Natur, es geht ihm vielmehr vor allem um die Welt der Geschichte. Auch das hängt damit zusammen, dass das Denken des Augustinus durchgängig auf den Menschen gerichtet ist. Dieser aber wird nun nicht als ungeschichtliches Vernunftwesen, sondern als der geschichtliche Mensch gesehen. Von diesem Gedanken ausgehend entwirft Augustinus eine umfassende Deutung der Geschichte, die ihn als den ersten großen Geschichtstheologen und Geschichtsphilosophen des Abendlandes erscheinen lässt. So spannt sich das Denken des Augustinus in allen Fragen, an die es rührt, zwischen dem Bereich des Menschen und dem Bereich Gottes aus, in einer ungeheuren Anstrengung, vom Menschen her zu Einsichten über die göttlichen Dinge zu gelangen. Dass er dabei, wie wenige vor ihm, in die Geheimnisse Gottes einzudringen vermag, gründet darin, dass sich ihm die Geheimnisse des Menschen in einer Tiefe erschließen, in die kein früherer Denker gelangt ist. Die Geheimnisse des Menschen aber errät nur der, der selber ein Mensch ist, auch und gerade wie es Augustinus ist. Ein Mensch mit allen Menschlichkeiten des Menschen. Leibniz oder das Puzzlespiel der Monaden. Leibniz ist ein Wunderkind. Da ihm niemand das Latein beibringen will, buchstabiert er sich mit 8 Jahren selber in diese Sprache hinein. Er stößt auf ein Buch von Livius, das mit Kupferstichen geschmückt ist, und errät aus den Unterschriften die Bedeutungen der Wörter. Dann wendet er sich dem Text zu und entziffert Wort für Wort den Sinn des Gesagten. Auch die Logik findet sein lebhaftes Interesse. Schon mit 15 Jahren geht er auf die Universität, um Jurisprudenz zu studieren. Aber das ist nicht seine einzige Absicht. Er stößt alsbald auf das philosophische Problem, das ihn von da an ständig beschäftigen wird. Man bietet ihm, dem 21-Jährigen, eine Professur an, aber er will sich nicht in die Fesseln des akademischen Lehramtes begeben und lehnt ab. Das weitere Leben von Leibniz ist höchst zerstreut. Vorübergehend ist er, obgleich Protestant, beim Kurfürsten und Erzbischof von Mainz als politischer Berater tätig. Dann nimmt er einen Ruf an den Hof von Hannover an und bleibt von da an bis zu seinem Tode in den Diensten des Welfenhauses. Seine Tätigkeit dort ist vielfältig. Sie umfasst zu einem großen Teil diplomatische Missionen, die ihn nach Paris, nach Wien, nach Berlin, nach München führen. Seine Berichte darüber gehen übrigens häufig nicht nur an seine Auftraggeber, sondern auch an die adliger Damen. Offiziell hat Leibniz die Stelle eines Hofbibliothekars inne, und zwar in Hannover und in Wolfenbüttel. Aber er ist ein seltsamer Bibliotheksleiter. Man erzählt sich, er sei höchst ungehalten gewesen, wenn jemand auf die absonderliche Idee kam, sich ein Buch zu entleihen. Daneben wird Leibniz auf seinen Vorschlag hin mit der Abfassung einer Geschichte des Welfenhauses beauftragt. Zwar kann er aus den Quellen einige für das Fürstenhaus wichtige Tatsachen feststellen, aber dann verliert er sich ständig ins Allgemeine. Kein Wunder, dass er nur wenig an die konkrete Geschichte kommt und dass der Kurfürst immer wieder ungeduldig nach dem Fortgang der Arbeiten fragt. Ihm liegt ja, wie das bei Fürsten üblich sein soll, mehr am Ruhme seines Hauses als an der Entstehung der Welt. Neben all dem gehen die wissenschaftlichen Bemühungen von Leibniz einher. Sie erstrecken sich in erheblichem Maße auf das Organisatorische. Er regt überall, in Wien, in Dresden, in Berlin, in Petersburg, die Gründung von Akademien an und entwirft genaue Pläne dafür. Doch nur die Preußische Akademie der Wissenschaften wird, vorerst noch unter anderem Namen, zu seinen Lebzeiten verwirklicht. Leibniz wird ihr erster Präsident. Verwunderlich, dass einem so vielseitig beschäftigten Manne noch die Zeit bleibt, in Ruhe wissenschaftliche Studien zu betreiben. Das aber geschieht, und zwar in einem Umfang, wie er seit Aristoteles nicht mehr erreicht worden ist und auch nach Leibniz nie mehr verwirklicht werden wird. Friedrich der Große sagt von ihm, er stellte für sich eine ganze Akademie dar. Mathematik, Physik und Mechanik, Geologie und Mineralogie, Jurisprudenz und Nationalökonomie, Sprachwissenschaft und Geschichtswissenschaft, Theologie und Philosophie werden von ihm in gleicher Weise betrieben. Auf dem Felde der Mathematik gelingt ihm eine wichtige Entdeckung, die Differentialrechnung. Daran schließt sich freilich ein unerfreulicher Streit mit Newton und dessen Anhängern an. Jede Seite beansprucht für sich die Priorität der Erfindung. So nebenher gelingt Leibniz auch die Konstruktion einer Rechenmaschine und eines Unterseebootes. Dazu kommt eine ausgedehnte gelehrte Korrespondenz, die ihn mit fast allen verbindet, die in der wissenschaftlichen Welt Rang und Namen haben. Nicht weniger als 15.000 Briefe sind noch erhalten. Von seinem Äußeren berichtet Leibniz in einer fingierten Selbstbiografie. Er ist hagerer, mittlerer Statur, hat ein blasses Gesicht, sehr oft kalte Hände, Füße, wie die Finger seiner Hände nach Verhältnis der übrigen Teile seines Körpers zu lang und zu dünn sind und keine Anlage zum Schweiß. Seine Stimme ist schwach und mehr fein und hell als stark. Ein zeitgenössischer Biograf ergänzt dieses Bild. Er bekam auf dem Kopfe frühzeitig eine kahle Platte und hatte mitten auf dem Wirbel ein Gewächs von der Größe eines Taubeneis. Von Schultern war er breit und ging immer mit dem Kopfe gebückt, dass es schien, als hätte er einen hohen Rücken. Er aß sehr stark und trank, wenn er nicht genötigt wurde, wenig. Von den letzten Lebensjahren von Leibniz berichtet der gleiche zeitgenössische Biograf: Er studierte in einem hin und kam oft tagelang nicht vom Stuhle. Ich glaube, dass sich davon am rechten Beine eine Fluxion oder offener Schaden bildete. Dies machte ihm beim Gehen Beschwerde. Er suchte es sich also zuzuheilen, und zwar mit nichts anderem als daraufgelegtem Löschpapier. Aber sobald dieses geschehen, bekam er heftige Podagra. Dieses suchte er durch stilles Liegen zu besänftigen, und damit er im Bette studieren könnte, zog er die Beine krumm an sich. Die Schmerzen aber zu verhindern und die Nerven unfühlbar zu machen, ließ er hölzerne Schraubstöcke machen und dieselben überall, wo er Schmerzen fühlte, anschrauben. Ich glaube, er habe dadurch seine Nerven verletzt, so dass er die Füße zuletzt gar wenig brauchen konnte, da er denn auch fast stets im Bette lag. Man sollte denken, ein so vielseitiger und in so mannigfaltigen Beziehungen und Verhältnissen stehender Mann, der zudem mit Höfen und Fürstenhäusern eng verbunden ist, erhalte auch ein prächtiges Begräbnis, als er 1716 mit 70 Jahren stirbt. Aber nichts dergleichen ereignet sich. Der Hof hält sich fern. Fast unmerklich wird Leibniz unter die Erde gebracht. Fragt man nun, worin die philosophische Leistung von Leibniz besteht, dann wird man vermutlich zur Antwort bekommen: im Entwurf einer Monadologie. Fragt man dann weiter, was das ist, dann lautet die Antwort etwa: eine etwas absonderliche Lehre von merkwürdigen Dingerchen, Monaden genannt, die das Prinzip der Wirklichkeit darstellen sollen. Wenn man dann aber noch weiter fragt, herrscht zumeist Stillschweigen. Darum muss die Darstellung des Denkens von Leibniz vor allem darauf aus sein, verständlich zu machen, was er mit seiner Lehre von den Monaden meint. Die Kraftpunkte, von denen her Leibniz die Wirklichkeit deutet, sind kleinste Einheiten. Freilich nicht von der Art der Materie, von der Leibniz annimmt, dass man sie ins Unendliche teilen könne. Sie sind vielmehr unteilbare, ursprüngliche Einheiten. Nun lautet das griechische Wort für Einheit Monas. Darum bezeichnet Leibniz jene Kraftpunkte als Monaden. Unter diesem Blickpunkt kommt es zu einer großartigen Verlebendigung der Welt. Die ganze Natur ist voller Leben. Leibniz schildert das sehr anschaulich. Jedes Stück Materie kann gleichsam als ein Garten voller Pflanzen oder als ein Teich voller Fische aufgefasst werden. Aber jeder Zweig der Pflanze, jedes Glied des Tieres, jeder Tropfen seiner Säfte ist wieder ein solcher Garten und ein solcher Teich. Und obwohl die Erde und die Luft zwischen den Pflanzen des Gartens oder das Wasser zwischen den Fischen des Teiches weder Pflanze noch Fisch sind, enthalten sie doch auch noch Pflanzen und Fische, nur meistens von einer uns unerfassbaren Feinheit. So gibt es nichts Ödes, nichts Unfruchtbares, nichts Totes im Universum. Mit seiner monadologischen Konzeption stößt Leibniz jedoch auf eine Schwierigkeit. Das Miteinander der Monaden wird zum Problem. Müsste man nicht annehmen, dass die Monaden aufeinander Einfluss nehmen, da ja auch in der sichtbaren Welt die Dinge einander beeinflussen? Leibniz jedoch leugnet diese Möglichkeit. Und zwar darum, weil er den Begriff der Kraft konsequent denkt. Alles, was mit der Monade geschieht, entwickelt sich aus ihr selber heraus, so wie bei einer Feder alles, was sie ausübt, aus ihrer inneren Kraft kommt. Der Monade muss alles aus ihrem eigenen Grunde erwachsen. Dann aber kann keine Monade von einer anderen einen Einfluss erfahren und demgemäß auch keinen solchen Einfluss ausüben. Plastisch drückt Leibniz diesen Sachverhalt in dem Gleichnis von der Fensterlosigkeit der Monaden aus. Die Monaden haben keine Fenster, durch die etwas in sie hineintreten oder aus ihnen hinaustreten könnte. Sie sind völlig autark. Ist das nicht eine allzu verwegene Weltsicht? Wenn jede Monade für sich abgeschlossen existiert, ohne Beziehung zu den anderen, muss es dann nicht zu einem vollendeten Solipsismus kommen? Wenn die anderen Monaden sich nicht melden, woher weiß dann die mit Bewusstheit ausgestattete Monade, dass es die von ihr innerlich vorgestellte Welt auch in Wirklichkeit gibt? Ist dann die Welt am Ende nicht bloß eine Vorstellung ohne wirkliche Existenz? Er antwortet mit zwei Gedanken. Zum einen behauptet er, dass jeder Monade von ihrem Ursprung her ein inneres Gesetz mitgegeben ist, das alles regelt, was mit ihr geschieht. Zum anderen führt er die Idee der prästabilierten Harmonie ein. Ihr gemäß ist von Anbeginn alles, was in den unendlich verschiedenen Monaden passiert, aufeinander abgestimmt. Wenn also etwa zwei Menschen einander erblicken, so heißt das im Sinne der Monadenlehre nicht, dass sie sich gegenseitig öffnen. Vielmehr besagt es, in der Zentralmonade des einen Menschen ist von ihrem Ursprung her angelegt, dass sie in diesem Augenblick die immer schon in ihr vorhandene verworrene Vorstellung von der Zentralmonade des anderen Menschen zur Deutlichkeit erhebt. Und in der Zentralmonade des anderen Menschen geschieht das Gleiche. Doch worin gründet diese prästabilierte Harmonie? Worin ist das Ganze der Monaden in ihrer gegenseitigen Abgestimmtheit gehalten? Wie das in seiner Zeit nicht anders möglich ist, beantwortet Leibniz diese Frage, indem er den Begriff Gottes heranzieht. Wenn die inneren Gesetze der einzelnen Monaden und ihre Harmonie miteinander von Anfang an festgelegt sein sollen, dann kann das nur durch Gott als Schöpfer geschehen. Die Klammer, die das monadologische Denken zusammenhält, ist somit der Schöpfungsgedanke. Um diese höchste Einheit seines Systems zu sichern, macht sich Leibniz daran, das Dasein Gottes zu erweisen. Von der Monadenlehre und vom Gedanken der prästabilierten Harmonie her wird auch das Wesen und Walten Gottes bestimmt. Gott ist gleichsam der große Mathematiker, der alles, was Welt wird, kalkuliert, der die inneren Gesetze für jede Monade entwirft und das Ganze aller Monaden aufeinander abstimmt. In diesem Zusammenhang kommt es zu der Frage, warum die Welt, wenn sie doch von Gott ausgeht, so viel Leiden, Übel und Böses enthält. Es ist das Problem der Theodizee, der Rechtfertigung Gottes, das das Zeitalter besonders dringlich beschäftigt. Leibniz will es so lösen, dass er behauptet, im Ganzen einer endlichen Welt könne, eben um ihrer Endlichkeit willen, nicht alles gleich vollkommen sein. Es sei daher für Gott notwendig, unter das Gute auch das Böse und das Übel zu mischen. Dennoch ist Leibniz sicher, Gott hat aus der Fülle der möglichen Welten die bestmögliche ausgewählt. Die Güte treibt Gott zum Schaffen, und diese selbe Güte, verbunden mit der Weisheit, bringt ihn dazu, das Beste zu schaffen. Über diesen Optimismus wird dann freilich Voltaire in seinem Candide im Anblick der Fragwürdigkeit der Wirklichkeit die Schalen seines Spottes ausgießen. Hume oder der skeptische Schiffbruch. David Hume, 1711 als Sohn eines schottischen Edelmannes geboren, ist Skeptiker. Unter einem solchen pflegt man sich einen leibarmen, spitznäsigen Mann mit verkniffenem Munde vorzustellen. Hume sieht ganz anders aus. Ein Zeitgenosse, übrigens ein Verehrer seiner Philosophie, schreibt, sein Aussehen spottete jeder Physiognomik und der Tüchtigste in dieser Wissenschaft würde nicht die mindeste Spur seiner Geisteskräfte in den nichtssagenden Gesichtszügen haben entdecken können. Sein Gesicht war breit und fett, sein Mund groß und von einfältigem Ausdruck. Die Augen waren leer und geistlos, und beim Anblick seiner Korpulenz hätte man eher glauben können, einen schildkrötenessenden Ratsherrn als einen kultivierten Philosophen vor sich zu sehen. Die Weisheit hat sich sicherlich noch nie in eine so sonderbare Gestalt verkleidet. Und doch bleibt bestehen, trotz seines abweichenden Äußeren ist Hume Philosoph, und zwar skeptischer Philosoph. Er schreibt selber, wenn wir Philosophen sind, sollten wir es nur nach skeptischen Grundsätzen sein. Den Entschluss zu philosophieren fasst Hume schon früh. Angeregt durch eifrige Lektüre schreibt schon der 16-Jährige, er wolle wie ein Philosoph reden. Dann freilich beginnt er ein Jahr später auf Wunsch der Familie mit dem Studium der Jurisprudenz. Doch der trockene Gegenstand widert ihn an. Er fängt an, sich ernstlich in philosophische Probleme zu vertiefen. Sein großer Freund im Geiste wird Cicero. Dieses Ausweichen auf ein Nebengeleise bringt ihn freilich davon ab, Examen zu machen. Dagegen glaubt er sich auf dem Wege zu einer gewichtigen philosophischen Entdeckung. Nach vielem Studium und Nachdenken schien sich mir schließlich, als ich ungefähr 18 Jahre alt war, eine ganz neue Gedankenwelt aufzutun. Ich war dabei nicht geneigt, mich irgendeiner Autorität in diesen Dingen zu unterwerfen, sondern wurde auf die Suche nach einem neuen Weg geführt, auf dem die Wahrheit wohl gefunden werden mag. Worin dieser neue Weg besteht, ist allerdings nicht mehr sicher auszumachen. Hume verbrennt später alle Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Die Hinwendung zur Philosophie wird befördert, als Hume in eine 4 Jahre dauernde, mit Depressionen verbundene Krankheit verfällt. Nur durch eiserne Selbstdisziplin erhält er seine Gesundheit wieder. Zu seiner Therapie gehört auch, dass er sich dazu zwingt, täglich ein paar Stunden philosophischen Reflexionen zu widmen. Da ich jetzt Zeit und Muße hatte, meine erhitzte Fantasie abzukühlen, fing ich an, ernstlich darüber nachzudenken, wie ich in meinen philosophischen Untersuchungen vorwärts kommen könnte. Doch offenbar geht es damit nicht so rasch voran. Jedenfalls muss sich Hume, wieder genesen, nach einem ordentlichen Beruf umsehen. Er beginnt eine kaufmännische Ausbildung in einem Zuckerhandelshaus in Bristol. Doch bald merkt er, dass ihn diese Tätigkeit nicht befriedigen kann. Zudem überwirft er sich mit seinem Prinzipal, dessen Briefe er, statt sie einfach abzuschreiben, stilistisch und orthografisch zu überarbeiten, sich anmaßt. So versucht es Hume denn wieder mit einer rein philosophischen Existenz. Er geht für 3 Jahre nach Frankreich, wo die Lebenskosten erschwinglicher sind als in England, und schreibt hier und anschließend in London sein erstes Werk, den Traktat über die menschliche Natur. Natürlich ist er, der 28-Jährige, überzeugt, damit weltweite Anerkennung zu finden. Doch nichts dergleichen geschieht. Die Mitwelt nimmt von dem Werk überhaupt keine Notiz, was Hume sein ganzes Leben lang kränkt. Er fühlt sich nun aufs Äußerste vereinsamt. Ja, er kommt schließlich zu der Auffassung, es sei bewusste Feindseligkeit gegen ihn, dass die Zeitgenossen so ostentativ schweigen. Ich sehe mich durch die menschenleere Einsamkeit, in die mich meine Philosophie geführt hat, in Schrecken und Verwirrung gesetzt. Ich könnte mir einbilden, ich sei ein seltsames, ungeschlachtes Ungeheuer, das nicht geeignet, sich unter die Menschen zu mischen und mit Menschen zu leben, aus allem menschlichen Verkehr ausgestoßen und völlig einsam und trostlos gelassen ist. Ich habe die Feindschaft aller Metaphysiker, Logiker, Mathematiker und selbst der Theologen über mich heraufbeschworen. Wenn ich den Blick nach außen wende, sehe ich auf allen Seiten Streit, Widerspruch, Zorn, Verleumdung und Herabsetzung. Wenn ich mein Auge nach innen richte, finde ich nichts als Zweifel und Unwissenheit. Mehr Erfolg hatte Hume mit Essays über Moral und Politik, die er in den folgenden Jahren veröffentlicht. Er bewirbt sich nun um eine Professur für Ethik und Politik. Doch die Berufung scheitert am Widerstand klerikaler Kreise, die ihm Deismus, Skeptizismus und Atheismus vorwerfen und an der unzureichenden Unterstützung durch die philosophischen Freunde. Dieser Misserfolg mag dazu beigetragen haben, dass er einen Dialog über die natürliche Religion, den er in dieser Zeit verfasst, bis zu seinem Tode zurückhält, um nicht neuen Anstoß zu erregen. In den nächsten Jahren muss sich Hume in mannigfachen Tätigkeiten herumtreiben, die ihn nicht voll befriedigen können. Er wird Gesellschafter eines geisteskranken Marquis, eine Aufgabe, die er in seiner Selbstbiografie als die schrecklichste seines Lebens darstellt. Anschließend rückt er als Sekretär eines Generals, viel belächelt wegen der seinem ungeschlachten Körper so wenig angemessenen Uniform, zu Felde, wird Kriegsgerichtsrat und begibt sich sodann als Sekretär des inzwischen zum Gesandten beförderten Generals nach Wien und Turin. Zwischen all diesen Tätigkeiten findet er aber doch die Muße, sein Jugendwerk neu zu bearbeiten. Er lässt es nun unter den Titeln Untersuchung über den menschlichen Verstand und Untersuchung über die Prinzipien der Moral erscheinen. Jetzt hat er einen, wenn auch bescheidenen, Erfolg. Humes unstetes äußeres Leben erhält eine gewisse Stabilität, als er Bibliothekar an der Juristenfakultät in Edinburgh wird. Doch auch diese Berufung auf einen verhältnismäßig unbedeutenden Posten gelingt nicht ohne Schwierigkeiten. Wieder wirft man ihm vor, er sei Atheist. Nach 5 Jahren gibt Hume seine Stellung auf und geht als Gesandtschaftssekretär nach Paris. Hier überfällt ihn plötzlich der Weltruhm. Die aufklärerische Gesellschaft der französischen Hauptstadt, an ihrer Spitze Madame de Pompadour, nimmt ihn mit offenen Armen auf. Er schreibt darüber an einen Freund: »Sie fragen mich nach meinem Leben. Ich kann nur sagen, dass ich nichts als Ambrosia esse, nichts als Nektar trinke, nichts als Weihrauch atme und auf nichts als auf Blumen wandle.« Ein zeitgenössischer Aufklärer, der Baron Grimm, berichtet: »Die Damen rissen sich förmlich um den ungefügen Schotten.« Doch den Gedanken, seine Beziehungen zum schönen Geschlechte bis zu einer Heirat auszudehnen, weist er weit von sich. Denn eine Frau gehört nicht zu den unentbehrlichen Lebensbedürfnissen. Er wird Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt, gibt diese Tätigkeit jedoch nach einem Jahr auf und zieht sich nun endgültig von der Öffentlichkeit zurück. Er lebt in Edinburgh im Kreise seiner Freunde, philosophiert, ohne allerdings viel zu Papier zu bringen, und entfaltet dazwischen hinein sein großes Talent zum Kochen. 1776 stirbt Hume in völliger Ruhe des Geistes, wie sein Freund Adam Smith schreibt, allen Ermahnungen am Ende doch noch seinem Skeptizismus abzuschwören, bis zuletzt entschlossen Widerstand leistend. Die Skepsis Humes wendet sich vor allem gegen die Metaphysik, jenes stolze Gebäude des Denkens, das von den Griechen her die Philosophie bestimmt hat. Ihr und damit jeder Spekulation über übersinnliche Dinge gilt sein schärfster Kampf. Die metaphysischen Ideen sind entweder das Produkt unfruchtbarer Anstrengungen der menschlichen Eitelkeit, welche in Gegenstände einzudringen sucht, die dem Verstand durchaus unzugänglich sind, oder das Gespinst eines Aberglaubens, der auf offenem Felde sich nicht zu verteidigen vermag und daher das verworrene Dickicht aufsucht, um seine Blößen zu bedecken und zu schützen. Diese Pseudophilosophie, so meint Hume, muss schonungslos entlarvt werden. Man muss ihre Scheinprobleme bis in ihre innersten Schlupfwinkel verfolgen. Mit dieser Tendenz ist Hume ein ausgesprochener und konsequenter Vertreter der Aufklärung, deren Absicht es ist, in das Dunkel des menschlichen Erkennens Licht zu bringen. Was aber kann Hume an die Stelle der so hart befehdeten Metaphysik setzen? Oder hört für ihn mit dieser die Philosophie überhaupt auf? Keineswegs. Er meint vielmehr, der Philosophie gerade im Gegenzug gegen die Metaphysik ein neues Feld zuweisen zu können. Er will eine beinahe gänzliche Umstellung in der Philosophie hervorbringen. Nur einen Weg gibt es, um die Forschung von diesen unfruchtbaren Fragen zu befreien, nämlich den menschlichen Verstand streng zu untersuchen und vermittels einer genauen Analyse seiner Kräfte und Fähigkeiten darzutun, dass er für solche entlegenen und dunklen Gegenstände durchaus ungeeignet ist. Der menschliche Verstand soll also nicht in übersinnliche Regionen ausschweifen, sondern sich streng an das Feld der Erfahrung halten. Erforderlich ist eine Beschränkung unseres Forschens auf solche Gegenstände, die der begrenzten Fähigkeit des menschlichen Verstandes am angemessensten sind. Hume ist ein entschlossener Empirist. Unsere Vernunft kann niemals ohne den Beistand der Erfahrung irgendwelche Ableitungen in Bezug auf wirkliches Dasein und Tatsachen vollziehen. Der Kampf gegen das metaphysische Denken intensiviert sich noch, wenn Hume sich nun der eingehenderen Untersuchung der Erfahrung zuwendet. Er fragt, was in dieser das Moment ist, das ihre Wahrheit gewährleistet. Und er antwortet, nicht das, was Verstand und Vernunft darbieten. So hatte es ja die unmittelbar vorhergehende kontinentale Philosophie des Rationalismus gewollt. Sie hatte angenommen, es gebe im menschlichen Geiste gewisse angeborene Ideen, die aus sich heraus wahr seien, ohne jeden Bezug auf die Erfahrung. Etwa die allgemeinen Seinsbegriffe oder die Idee des Selbst oder der Gedanke Gottes. Dagegen wendet sich Hume mit Heftigkeit. Verstand und Vernunft können von sich selber her keine Wahrheit erfassen. Was aber bleibt dann noch übrig? Zuletzt allein die Sinneseindrücke, also die lebhaften Empfindungen, die wir haben, wenn wir hören, sehen, fühlen, lieben, hassen, begehren, wollen. Von ihnen geht alle Erkenntnis aus. Sie auch sind das letzte Bewahrheitende. Hinter sie kann man nicht mehr zurückgehen. Man darf also auch nicht etwa nach einer Gegenständlichkeit suchen, die diese Empfindungen hervorriefe. Die Sinneseindrücke bilden allein und als solche die Grundlage für alles wahre Erkennen und zugleich dessen einzigen unmittelbaren Gegenstand. Aus bloßen Sinneseindrücken kann sich jedoch kein Bild vom Ganzen einer Welt gestalten, wie es dem menschlichen Erkennen doch zukommt. Daher treten vermittelnd die Vorstellungen ins Spiel, also die Bilder von Gegenständen, von Akten und von deren Verbindungen. Sie aber sind nicht unmittelbar wahr, sondern lassen sich nur durch Rückführung auf die Sinneseindrücke bewahrheiten. Es bleibt dabei, nur was sich vor diesen ausweist, kann Anspruch auf Wahrheit erheben. So ist denn auch die zentrale philosophische Aufgabe, alle Vorstellungen in unmittelbare Sinneseindrücke aufzulösen. Von großer philosophiehistorischer Bedeutung ist die Kritik Humes am Grundsatz der Kausalität. Hume geht davon aus, dass wir geneigt sind, alle Vorgänge unter dem Gesichtspunkt der Kausalität zu betrachten, also anzunehmen, dass das eine notwendig aus dem anderen folge. Das erst gibt uns die Vorstellung von einer geordneten Welt. Nun aber fragt Hume, was den Menschen denn zu der sicheren Annahme einer solchen kausalen Verknüpfung der Dinge und Vorgänge berechtige. Wahrheit soll ja bloß in den unmittelbaren Sinneseindrücken liegen. Die Kausalität aber gehört nicht zu diesen. Was man mit Hilfe der Sinneseindrücke sagen kann, ist nur, dass eine Hand sich bewegt und ein Ball rollt. Dass aber diese beiden Vorgänge miteinander in kausaler Verknüpfung stehen, lässt sich nicht ebenso sicher behaupten. Kein Gegenstand enthüllt jemals durch die Eigenschaften, die den Sinnen erscheinen, die Ursachen, die ihn hervorgebracht haben, noch die Wirkungen, die aus ihm entspringen werden. Nun handeln wir im wirklichen Leben freilich so, als gäbe es derartige kausale Verknüpfungen. Ja, ohne diese Ausnahme wäre überhaupt kein Handeln möglich. Das aber ist keine zuverlässige Gewissheit. Das menschliche Denken kann sich darüber nicht ausweisen. Woher aber kommt dann jene Sicherheit im alltäglichen Tun? Hume führt sie auf die Gewohnheit, also auf ein rein subjektives Prinzip zurück, das er auch als Glauben bezeichnet. Weil wir wiederholt feststellen, dass ein Zustand auf einen anderen folgt, glauben wir schließlich, es handele sich um eine notwendige Verbindung, und wir bilden den Begriff der Kausalität, der damit im Grunde zu einer wohltätigen Täuschung wird. Hume meint, er könne auf dem von ihm eingeschlagenen Wege diesen Konsequenzen am Ende doch entgehen, wenn er auch sieht, wie viel er dabei aufgeben muss. Ich komme mir vor wie ein Mann, der, nachdem er auf viele Sandbänke aufgelaufen und in einer schmalen Meerenge mit Mühe dem Schiffbruch entgangen ist, doch noch die Kühnheit besitzt, auf demselben Lecken vom Sturm mitgenommenen Schiff in See zu stechen. Ja, der unter so ungünstigen Umständen noch daran denkt, die Erde zu umschiffen. Das ist ihm allerdings nur unvollkommen gelungen. So mag den Kant recht haben, wenn er über Hume schreibt, dass er sein Schiff, um es in Sicherheit zu bringen, auf den Strand, den Skeptizismus, setzte, da es denn liegen und verfaulen mag. Fichte oder die Rebellion der Freiheit. Fichte sagt von sich selbst, zu einem Gelehrten von Metier habe ich gar kein Geschick. Ich mag nicht bloß denken, ich will handeln. Ich habe große, glühende Projekte. Mein Stolz ist dir, meinen Platz in der Menschheit durch Taten zu bezahlen, an meiner Existenz in die Ewigkeit hinaus für die Menschheit und die ganze Geisterwelt Folgen zu knüpfen. Darum schleudert er Manifeste, Pamphlete, Aufrufe, Reden hinaus. Darum greift er leidenschaftlich in die Auseinandersetzungen um die Französische Revolution ein. Eine seiner Streitschriften zu diesem Thema trägt den bezeichnenden Titel »Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europens, die sie bisher unterdrückten«. Darum auch begnügt er sich nicht damit, die Menschen zu überzeugen, er will sie mit Gewalt zu seiner Wahrheit bekehren. Als die Zeitgenossen immer noch nicht begreifen wollen, worauf es ihm ankommt, verfasst er eine Schrift mit dem verwegenen Untertitel »Sonnenklarer Bericht«, ein Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen. Mächtig ist auch Fichtes persönliche Wirkung. Einer seiner Hörer berichtet davon. Er spricht eben nicht schön, aber alle seine Worte haben Gewicht und Schwere. Seine Grundsätze sind streng und wenig durch Humanität gemildert. Wird er herausgefordert, so ist er schrecklich. Sein Geist ist ein unruhiger Geist. Er dürstet nach Gelegenheit, viel in der Welt zu handeln. Sein öffentlicher Vortrag rauscht daher wie ein Gewitter, das sich seines Feuers in einzelnen Schlägen entladet. Er erhebt die Seele, er will nicht gute, sondern große Menschen machen. Sein Auge ist strafend und sein Gang ist trotzig. Er will durch seine Philosophie den Geist des Zeitalters leiten. Seine Fantasie ist nicht blühend, aber energisch und mächtig. Seine Bilder sind nicht reizend, aber sie sind kühn und groß. Er dringt in die innersten Tiefen seines Gegenstandes ein und schaltet im Reiche der Begriffe mit einer Unbefangenheit umher, welche verrät, dass er in diesem unsichtbaren Lande nicht bloß wohnt, sondern herrscht. Aus solchem kräftigen Willen zum Handeln erwächst die Gewaltsamkeit, mit der Fichte seine Mitwelt behandelt. Er will Schwerter und Blitze reden. Immer ist Streit um ihn. Widerspruch will er nicht dulden, und wer nicht mit ihm übereinstimmt, den überschüttet er mit zornigen Ausfällen. Oder er streitet ihm gar die Existenz ab, wie es einem braven Zeitgenossen namens Schmidt geht. Ich erkläre Herrn Schmidt als Philosophen in Rücksicht auf mich für nicht existierend. Kein Zweifel, ein so widerspruchsvoller Mensch kann kein gleichmäßig geruhsames Dasein führen. Fichtes Leben ist denn auch ein ständiges Auf und Ab, ein unablässiger Wechsel von Aufschwüngen und Niederbrüchen. Er wird 1762 geboren in einem kleinen Dorf in der Oberlausitz als Kind armer Eltern. Seine erste Beschäftigung ist die eines Hütejungen, und es lässt sich vermuten, dass er schon damals die Gänse, die seiner Zuchtrute unterstellt sind, seine Herrscherlust fühlen lässt. Wie er aus seinem häuslichen Milieu herauskommt, könnte den Gegenstand einer erbaulichen Kalendergeschichte bilden. Der Gutsherr kommt eines Sonntags um die Mittagszeit in das Dorf und ist höchst betrübt darüber, dass er die Predigt versäumt hat. Aber man tröstet ihn. Der Hütejunge Fichte könne alle Predigten wortwörtlich wiederholen. In der Tat kopiert der kleine Fichte den Pfarrer nach Wort, Ton und Gesten so vollendet, dass der Gutsherr entzückt zu Entschlüssen kommt, die der philosophischen Welt am Ende ihren Fichte bescheren. Er lässt den Gänsehüter auf seine Kosten ausbilden. Als Fichte nach vollendeter Schulzeit die Universität Jena bezieht, wird es freilich in wirtschaftlicher Hinsicht wieder schwierig. Der adlige Gönner stirbt und die Erben halten nicht viel von seinen mäzenatischen Anwandlungen. Ein Stipendium, um das er sich bewirbt, wird Fichte verweigert. Er schlägt sich mühsam mit Privatstunden durch. Aus dieser Misere wird Fichte durch das Angebot errettet, in Zürich Hauslehrer zu werden. Er meint allerdings, ehe man Kinder erziehen könne, müsse man die Eltern erziehen. So legt er sich ein Tagebuch der auffallendsten Erziehungsfehler an und veranlasst die Eltern seines Zöglings, sich allwöchentlich daraus vorlesen zu lassen. Man kann verstehen, dass diese nicht lange daran Vergnügen haben und dass sie schließlich die trotzige Drohung dieses gewalttätigen und aufsässigen Pädagogen, ihr Haus zu verlassen, annehmen. Fichte begreift freilich nicht, an wem die Schuld liegt. Er schreibt an den Bruder: Ich hatte von Anfang an mit starrköpfigen Leuten zu tun. Endlich, da ich durchgedrungen und sie gewaltigerweise gezwungen hatte, mich zu verirren, hatte ich meinen Abschied schon angekündigt, welchen zu widerrufen ich zu stolz und sie zu furchtsam waren. Das Ende seiner Hauslehrertätigkeit zwingt Fichte, Zürich zu verlassen. Er geht nach Leipzig und versucht auf eine etwas kuriose Weise, sich sein Brot zu verdienen und berühmt zu werden. Erst will er, obgleich er doch eben im pädagogischen Felde so sichtlich gescheitert ist, Prinzenerzieher werden. Als daraus nichts wird, plant er, vermutlich durch seine Verlobung animiert, eine Zeitschrift für weibliche Bildung herauszugeben. Aber kein Verleger will das Risiko auf sich nehmen, einem Manne wie Fichte gerade diesen Gegenstand anzuvertrauen. Auch mit Trauerspielen und Novellen hat Fichte kein Glück. Die äußere Misere bleibt. Fichte kann sich in Leipzig nicht halten und findet schließlich eine Hauslehrerstelle, diesmal in Warschau. Aber wieder geschieht das Gleiche wie in Zürich, er kommt mit der Mutter seiner Zöglinge nicht zurecht. Doch hat Warschau wenigstens ein Gutes. Er erhält bei seinem Abgang eine beträchtliche Abfindungssumme. Diese ermöglicht es ihm, den von fern verehrten Kant in Königsberg aufzusuchen. Kant jedoch, dem sich Fichte offenbar recht ungestüm nähert, ist zunächst sehr zurückhaltend und öffnet sich ihm nur zögernd. Die neuen Geldmittel sind bald erschöpft. Auch der Versuch von Kant, ein Darlehen zu erhalten, bleibt ohne Erfolg. Da tritt wieder einer der plötzlichen Glücksfälle ein, an denen das Leben dieses stürmischen Mannes so reich ist. Fichte schreibt in 4 Wochen eine Schrift mit dem Titel »Versuch einer Kritik aller Offenbarung«. Kant lobt das Manuskript und empfiehlt es seinem Verleger. Dieser aber veröffentlicht es versehentlich ohne Nennung des Verfassers und nun hält alle Welt das Buch für ein Werk des alten Kant selber, von dem man eben damals eine Äußerung über diesen Gegenstand erwartet. Selbst die jenaische Allgemeine Literaturzeitung, das vornehmste wissenschaftliche Organ, schreibt: Jeder, der nur die kleinsten derjenigen Schriften gelesen, durch welche der Philosoph von Königsberg sich unsterbliche Verdienste um die Menschheit erworben hat, wird sogleich den erhabenen Verfasser jenes Werkes erkennen. Als dann herauskommt, dass nicht Kant, sondern Fichte der Autor ist, ist es zu spät, als dass der Ruhm dieser Schrift noch verblassen könnte. Fichte gilt jetzt als Verfasser eines Buches, das Kants würdig gewesen wäre. Fichte erhält denn auch rasch eine Berufung an eine Universität, und zwar nach Jena. Er wird begeistert empfangen. Die Studenten strömen zu seinen Vorlesungen. Bald aber bringt ihn sein aggressives Temperament in neue Schwierigkeiten. Er wendet sich gegen die studentischen Verbindungen, die in erhebliche Zügellosigkeit geraten sind und bei denen das Verdienst, ein vorzüglicher Fechter zu sein, statt anderer Verdienste gilt. Die Studenten beginnen daraufhin, in seinen Vorlesungen zu randalieren. Sie insultieren Fichtes Frau auf der Straße. Schließlich greifen sie zu den ihnen angemessen erscheinenden Waffen, nämlich zu Pflastersteinen, um dem Professor die Fensterscheiben einzuwerfen. In einem schwierigen Falle greift Goethe, der Weimarer Minister, beschwichtigend ein. Einer der Schüler Fichtes verfasst eine Schrift, in der er die These aufstellt, es gebe keine eigenständige Religion, sondern aller Glaube sei bloß Moral. Fichte veröffentlicht diese Abhandlung, fügt aber einen eigenen Aufsatz hinzu, der die radikalen Konsequenzen, zu denen jener Schüler gekommen ist, abzuschwächen versucht. Gleichwohl wirft eine anonyme Flugschrift Fichte und seinem Schüler Atheismus vor. Die Sache zieht rasch weitere Kreise. Die kursächsische Regierung droht, ihre Landeskinder nicht mehr in Jena studieren zu lassen. Man hätte den Streit gütlich beilegen können. Schiller, der jenaische Kollege, und Goethe verwenden sich in diesem Sinne. Aber nun kommt Fichte seine Hartnäckigkeit in die Quere. Er will lieber mutig zugrunde gehen als nachgeben. Als man ihm einen Verweis in Aussicht stellt, schickt er einen Drohbrief an das Ministerium, woraufhin er nicht eben freundlich seines Amtes enthoben wird. Glücklicherweise gibt es Monarchen, die in diesem Punkte toleranter denken als der Kurfürst von Sachsen. Ermutigt durch die Aussicht auf Toleranz, siedelt sich Fichte in Berlin an, bringt sich erst mit Vorträgen durch und wird schließlich an die eben gegründete Universität berufen. Hier entfaltet er eine reiche Wirksamkeit. Scharfsinn und Tiefsinn seiner philosophischen Vorlesungen ziehen nicht nur die Studenten, sondern auch führende Männer des Staates und des Geisteslebens an. Auch in Berlin kann und will sich Fichte angesichts der politischen Wirren jener Jahre nicht auf das philosophische Lehramt beschränken. Gerade jetzt ist es seine Absicht, die Philosophie zur Wirkung zu bringen. So greift er mit seinen Reden an die deutsche Nation entscheidend in die Bemühungen um eine Neugeburt des preußischen Staates ein. Freilich nicht ganz ohne seltsame Vorstellungen von dieser seiner Mitwirkung. Als der Krieg ausbricht, meldet er sich freiwillig, in der Absicht, als eine Art weltlicher Feldprediger mit den Truppen auszumarschieren und die Kriegsführer in Gott einzutauchen. Der König jedoch lehnt das Gesuch ab und vertröstet Fichte darauf, dass vielleicht nach dem Siege seine Beredsamkeit gebraucht werden könne. Fichte überlebt den Friedensschluss nicht lange. Seine Frau zieht sich als Lazarettpflegerin ein heftiges Fieber zu. Sie wird wieder gesund, Fichte aber wird angesteckt. Er stirbt im Jahre 1814 mit 52 Jahren. Fichtes Denken bildet den Anfang des deutschen Idealismus. Denn der Grundgedanke des Idealismus ist, es existiert nur das Ideelle, das Geistige, das Ich in seiner Freiheit. Die Realität der Welt dagegen ist uns nur in unseren Vorstellungen gegeben. Aber eben diese Vorstellungen werden nicht von der Welt geschaffen, sondern wir selber bringen sie hervor. In diesem Gedanken hat sich der Philosoph des tätigen Lebens selber gefunden. Alle Wirklichkeit wird ihm zur Tat des Ich. Nichts gibt es, das nicht zuletzt auf ein solches freies Tun zurückgeführt werden könnte. Denn wahrhaft seiend ist nur das Ich in seiner Freiheit. Um dieser Freiheit willen ist es das absolute Ich. Das ist ein ungeheuerlicher Gedanke und nur ein Denker von der Gewaltsamkeit des Geistes, wie sie Fichte besitzt, kann ihn denken. Hier ist die Macht des Menschen über die Wirklichkeit, die zu erringen das große Bemühen der Neuzeit ist, in ihr Extrem gelangt. Fichte muss freilich für diese Übersteigerung des menschlichen Ich zum absoluten Ich einen hohen Preis bezahlen. Denn vor der schrankenlos gewordenen Freiheit des Ich zerschmilzt alle Eigenständigkeit der Wirklichkeit. Die Absolutheit des Ich wirft die Welt in den Untergang. Die Auflösung dringt aber noch tiefer. Auch das freie Ich, wenn es so absolut gedacht wird, wie Fichte dies tut, wird zum leeren Ich. Außer ihm existiert nichts, weder ein Gott, noch ein anderer Mensch, noch eine Welt. Es selber aber existiert in kältester Einsamkeit. Es ist zwar frei, aber was kann es in einer unwirklich gewordenen Wirklichkeit mit dieser seiner Freiheit anfangen? In der Vernichtung alles Wirklichen zerrinnt dem Ich schließlich auch die eigene Wirklichkeit. Wenn alles, was zu existieren scheint, sich in bloße Vorstellung auflöst, kann dann das Ich als einziges sich diesem Schicksal entziehen? Was hindert den Gedanken daran, die Aufhebung alles Seins auch auf das Ich anzuwenden, sodass es schließlich zum nur noch Gedachten wird, eine bloße Erdichtung, geschaffen von dem Verstand, dem spielenden und leeren Bildner von nichts zu nichts? Fichte zieht selber diese Konsequenz. Ich weiß überall von keinem Sein und auch nicht von meinem eigenen. Es ist kein Sein. Ich selbst weiß überhaupt nicht und bin nicht. Bilder sind. Sie sind das Einzige, was da ist, und sie wissen von sich, nach Weise der Bilder. Bilder, die vorüberschweben, ohne dass etwas sei, dem sie vorüberschweben. Die durch Bilder von den Bildern zusammenhängen. Bilder ohne etwas in ihnen Abgebildetes, ohne Bedeutung und Zweck. Ich selbst bin eins dieser Bilder. Ja, ich bin selbst dies nicht, sondern nur ein verworrenes Bild von den Bildern. Alle Realität verwandelt sich in einen wunderbaren Traum, ohne ein Leben, von welchem geträumt wird, und ohne einen Geist, dem da träumt. In einen Traum, der in einem Traume von sich selbst zusammenhängt. Das Erschrecken vor diesem Wirbel der völligen Auflösung von Welt und Ich führt Fichte dazu, der Freiheit noch einmal tiefer nachzudenken. Er entdeckt, soll sie sich nicht selber vernichten, dann kann sie nicht in schrankenloser Absolutheit stehen bleiben. Die Freiheit kann ihrem Untergang nur entgehen, wenn sie ursprüngliche Schranken findet, wenn sie sich in all ihrer Absolutheit doch zugleich als endliche Freiheit begreift. So muss Fichte anerkennen, neben dem freien Ich und der aus seiner schöpferischen Kraft entworfenen Welt der Dinge stehen die anderen freien Iche. Damit aber muss sich der Ansatz seines Denkens ändern. Nicht mehr das vereinzelte Ich ist nun der Ausgangspunkt, sondern die Gemeinschaft freier Wesen, das Reich der Geister. Doch auch diese Beschränkung der Freiheit durch den anderen Menschen reicht nicht aus, die Gefahren zu bannen, die darin liegen, dass das Ich sich selbst absolut setzt. Das wird erst dadurch möglich, dass die Freiheit in einer weiteren und nun in der schlechthin entscheidenden Hinsicht ihre Grenze erfährt. Diese wird sichtbar, wenn der Blick in den Ursprung der Freiheit hinabdringt. Wer in den Grund der Freiheit zurückgeht, muss die Freiheit hinter sich lassen. Diese muss sich in die reine Hindeutung auf ihren Ursprung verwandeln. Sie muss den Untergang ihrer Selbstmächtigkeit auf sich nehmen, um im Absterben die wahre lebendige Realität, den Grund, zum Vorschein zu bringen. Es ist das der Endlichkeit nie abzunehmende Schicksal. Nur durch den Tod hindurch dringt sie zum Leben. Das Sterbliche muss sterben und nichts befreit es von der Gewalt seines Wesens. Das Ich muss gänzlich vernichtet sein. Darin sieht der späte Fichte die dringlichste Aufgabe für den Menschen, auch und gerade im Blick auf seine Gegenwart, die er das Zeitalter der vollendeten Selbstsucht nennt. Wenn der Mensch diese radikale Abtötung der Eigenmächtigkeit auf sich nimmt, gelangt er in Wahrheit über sich hinaus. Wer in einem letzten Sinne die Absolutheit der Freiheit aufgibt, der entdeckt, dass diese sich nicht selber hervorgebracht hat. Er erblickt im Grunde seiner selbst das wahrhaft Absolute, die Gottheit. Wenn der Mensch durch die höchste Freiheit seine eigene Freiheit und Selbstständigkeit aufgibt und verliert, wird er des einigen Wahren, des göttlichen Seins teilhaftig. An die Stelle des absoluten Ich tritt so der absolute Gott. Das ist die große und entscheidende Kehre im Denken Fichtes. Gott allein ist und außer ihm nichts, kann er nun sagen. Der Mensch aber ist nichts aus sich selber heraus. Was er wesentlich ist, ist er als Dasein und Offenbarung Gottes. In diesem Gedanken des späten Fichte ist die Selbstherrlichkeit des absoluten Ich endgültig gebrochen. Aber nicht mit der Gewaltsamkeit eines zerstörerischen Abbruches, vielmehr in der stillen Weise, in der das Ich sich in die Gottheit als in seinen eigenen Ursprung versenkt und seine Freiheit in der Freiheit Gottes birgt. Leben in Gott ist Freisein in ihm. Das ist das letzte Wort der Philosophie Fichtes, des Rebellen der Freiheit. Anselm oder der bewiesene Gott. Im Leben Anselms von Canterbury, des großen Philosophen und Theologen aus dem 11. Jahrhundert, geht es immerfort stürmisch zu. Das beginnt schon früh. Der 15-Jährige wünscht, ins Kloster einzutreten. Aber der Vater, ein lombardischer Edelmann, von dem man übrigens nicht viel mehr weiß, als dass er im Gegensatz zu seiner sparsamen Frau arg verschwendungssüchtig ist, wendet sich dagegen. Da sinnt der junge Anselm auf eine fromme List. Er bittet Gott, ihn krank werden zu lassen, damit der Abt des Klosters gerührt werde und seinem Wunsch willfahre. Anselm fällt auch wirklich in eine schwere Krankheit. Der Abt, aufgestachelt vom Vater, lässt sich jedoch nicht erweichen. So bleibt Anselm nichts übrig, als wieder gesund zu werden, was denn auch tatsächlich rasch geschieht. In reiferen Jahren tritt Anselm dann doch in die Abtei Beck in der Normandie ein und wird rasch Prior und Abt. In seinen Amtsgeschäften bewährt er sich sehr, weil er, wie sein zeitgenössischer Biograf berichtet, infolge seiner Erkenntnis Gottes auch eine große Menschenkenntnis besitzt. Nur, dass er den Klosterschülern lateinische Deklination beibringen muss, ärgert Anselm. Schließlich wird er Erzbischof von Canterbury und damit der führende Kopf der englischen Kirche. Auch das vollzieht sich nicht ohne dramatische Begleitumstände. Anselm will das Amt ablehnen. Da inszenieren seine geistlichen und weltlichen Freunde eine Art von Überfall. Als er sich am Krankenlager des Königs befindet, halten sie ihn fest, öffnen ihm mit Gewalt die Faust und drücken ihm den Krummstab in die Hand. Dann tragen sie ihn in die Kirche und stimmen das Te Deum an. Aller Protest Anselms hilft nichts. Am Ende muss er gute Miene zum bösen Spiel machen und Erzbischof werden. Übrigens hat Anselm allen Grund, sich vor der erzbischöflichen Würde zu scheuen. Er wird damit notgedrungen in die hohe Politik verwickelt, und das bringt ihm fast nichts als Streitigkeiten ein. Es geht vor allem um die Frage, ob der König das Recht habe, den Bischöfen die Investitur zu erteilen. Dadurch kommt Anselm, dem König und dem Papst zugleich verpflichtet, in eine schwierige Lage. Immerzu ist er von der Absetzung bedroht. Gegen Ende seines Lebens wird er sogar für einige Zeit aus England verbannt. Umso bewundernswürdiger ist, dass Anselm in all diesen Stürmen Zeit und Ruhe findet, seine gewichtigen Schriften zu verfassen. Mit ihnen legt er den Grund für die mittelalterliche Philosophie und Theologie, und dies so sehr, dass man ihn in späteren Zeiten als den Vater der Scholastik bezeichnet. Vor allem zwei Gedankenkreise sind es, in denen diese Grundlegung sich vollzieht. Das Verhältnis des Denkens zum Glauben wird ins Reine gebracht, und Anselm versucht sich an Beweisen für das Dasein Gottes. Was zunächst das Verhältnis von Glauben und Denken angeht, so behauptet Anselm, angeregt durch Augustinus, keine dieser beiden Fähigkeiten des Menschen reiche für sich genommen aus, um die Wahrheit zu erfassen. Das bloße Wissen könne nicht zum Wesentlichen vordringen. Es müsse im Glauben wurzeln. Aber auch das bloße Glauben sei unzulänglich, solange es sich nicht mit dem Wissen verbinde. Es komme entscheidend darauf an, dass der Glaube sich selbst durchsichtig werde. Darum lautet der Grundsatz Anselms: Ich glaube, damit ich einsehe. Im gleichen Sinne redet er von dem Glauben, der nach Einsicht sucht. Der Glaube also bildet den unumgänglichen Ausgangspunkt alles tieferen Wissens, und vom Glauben her wird der Mensch notwendig zum Wissen gedrängt. Doch wie begründet Anselm diese seine Behauptungen? Was zunächst die zweite betrifft, die These, dass der Glaube sich aus sich selber heraus auf Erkenntnis verwiesen finde, so greift Anselm dabei auf den Begriff der Liebe zurück. Wer liebt, will das Geliebte erkennen. Also will auch, wer Gott liebt, Gott erkennen. Darum schließt Anselm mit dem Satz: Es scheint mir eine Nachlässigkeit zu sein, wenn wir, nachdem wir im Glauben befestigt sind, nicht danach trachten, das, was wir glauben, einzusehen. Die erste These besagt, dass der Glaube dem Erkennen vorangehen muss. Die rechte Ordnung verlangt, dass wir zunächst an die Tiefen des christlichen Glaubens glauben, ehe wir es wagen, sie mit der Vernunft zu untersuchen. Auch diese Behauptung wird mit dem Hinweis auf die Liebe begründet. Die Erkenntnis Gottes ist ja kein neutrales Wissen, sondern sie ist eine an Gott unendlich interessierte Einsicht. Darum bedarf sie als Voraussetzung einer liebenden Zuwendung zu Gott, und eben diese ist der Glaube. Darum sagt Anselm: Nie könnte ich verstehen, wenn ich nicht glaubte. Aus diesen wechselseitigen Beziehungen geht hervor, dass es keinen Zwiespalt zwischen Vernunft und Glauben geben kann. Anselm begründet diesen Gedanken theologisch. Gott ist sowohl der Urheber des Glaubens wie der Schöpfer der Vernunft. Also ist kein Widerspruch zwischen diesen beiden möglich. Man darf somit der Vernunft, auch wo sie sich auf göttliche Dinge richtet, volles Vertrauen entgegenbringen. Eben darum traut sich Anselm auch zu, aus bloßer Vernunft, ohne Zuhilfenahme der Offenbarung, also auf rein philosophischem Wege, Beweise für das Dasein Gottes zu finden. Das hält er freilich nach dem Zeugnis eines zeitgenössischen Biografen zunächst für eine Versuchung des Teufels. Aber dann, so wird weiter berichtet, habe ihm die Gnade Gottes geholfen, die Aufgabe zu bewältigen. Bei dem Versuch, das Dasein Gottes zu erweisen, hält sich Anselm zunächst ganz an die Linie, die von Augustinus vorgezeichnet ist. Er geht davon aus, dass in der Wirklichkeit alles mehr oder minder gut, mehr oder minder vollkommen ist. Das aber könnte der Mensch nicht mit Sicherheit feststellen, wenn er nicht einen Maßstab des Guten und Vollkommenen, und zwar einen absoluten Maßstab, hätte. Also muss es ein höchstes Gutes geben, an dem alles Gute gemessen wird, und das nicht wie das endliche Gute von einem anderen Guten her betrachtet wird, sondern das durch sich selber gut ist. Nun gilt für Anselm weiter, dass alles, was wir gut nennen, diese Eigenschaft dadurch besitzt, dass es an jenem obersten Guten teilhat. Also ist dieses höchste Gut auch das schöpferische Prinzip, und so kann es Anselm als Gott bezeichnen. Entsprechend versucht er zu zeigen, dass alles Große ein absolut Großes und überhaupt alles Seiende ein absolut Seiendes voraussetzt, das wiederum als Gott begriffen werden muss. Bedeutsamer für die Folgezeit ist ein weiterer Beweis Anselms für das Dasein Gottes. Er sucht dabei als Ausgangspunkt einen Beweisgrund, der nun wirklich voraussetzungslos ist. Er findet ihn im reinen Begriff von Gott. Jeder Mensch, selbst der Tor und der Ungläubige, muss Gott als etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, verstehen. Also existiert im menschlichen Geiste die Idee Gottes als des absolut Größten, wobei unter Größe nicht ein quantitatives Verhältnis, sondern die größtmögliche Fülle der Seinsmöglichkeiten verstanden wird. Und nun die Schlussfolgerung. Wenn Gott im Verstande existiert, dann muss er auch in der Wirklichkeit existieren. Denn nur im Verstande existieren ist geringer als sowohl im Verstande wie auch in der Wirklichkeit existieren. Dem bloß vorgestellten Gott würde eine Vollkommenheit, nämlich das Sein, mangeln. Gott als das denkbar Größte muss demnach auch wirklich sein. Es existiert also ohne Zweifel etwas, über das hinaus man nichts Größeres denken kann, sowohl im Verstande wie in der Wirklichkeit. Der Beweis aus dem Begriff Gottes, die eigentümlichste Schöpfung Anselms, wird eine lange und wechselvolle Geschichte haben. Schon Thomas von Aquino lehnt ihn ab. Kant wendet sich dagegen, indem er das berühmte Beispiel von den 100 Talern anführt. 100 gedachte Taler sind nicht weniger als 100 wirkliche Taler, nur dass bei diesen das Sein hinzutritt. Das Sein aber ist kein sachhaltiges Prädikat, dessen Hinzufügung die Sache vollkommener machen könnte. Übrigens äußert ein Mönch, Gaunilo mit Namen, schon zu Lebzeiten Anselms Bedenken gegen dessen Gottesbeweis. Er meint, wenn man diesen zulasse, dann könne man schließlich auch beweisen, dass eine vollkommenste Insel notwendig existiere. Denn auch die erreiche ja nur dann den höchsten Grad von Vollkommenheit, wenn ihr das Dasein zukomme. Seine Kritik am Gottesbeweis bekommt Gaunilo freilich recht schlecht. Er erhält dafür Klosterhaft. Woraus hervorgeht, sich mit Gottes Dasein zu beschäftigen, ist nicht immer ungefährlich. Pascal oder die gekreuzigte Vernunft. Blaise Pascal ist ein ausgesprochenes Wunderkind. Ein boshafter Berichterstatter könnte behaupten, das komme daher, dass er nie eine Schule besucht hat. Doch ohne Unterricht bleibt er nicht. Der Vater, ein ansehnlicher Steuereinnehmer, bringt ihm die ersten Kenntnisse bei. Aber er ist streng. Er zwingt ihn, Sprachen zu lernen. Was aber den jungen Pascal eigentlich interessiert, Mathematik und Naturwissenschaft, hält er von ihm fern. Da geht der 12-Jährige her und erfindet, auf dem Fußboden liegend und mit Kreide Dreiecke und Kreise zeichnend, ganz selbstständig die euklidische Geometrie. So jedenfalls will es die Familienlegende. Mit 16 Jahren verfasst Pascal eine Abhandlung über die Kegelschnitte, die unter den Gelehrten Aufsehen erregt und die auch heute noch von Bedeutung ist. Für die Steuerpraxis seines Vaters konstruiert er mit 19 Jahren die erste brauchbare Rechenmaschine. Er macht experimentelle Untersuchungen über die damals viel umstrittene Behauptung der Existenz eines leeren Raumes. Und weil er vor quälenden Zahnschmerzen meint, nichts Gescheites tun zu können, entwirft er rasch eine Theorie der Roulette, die für die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung wichtig wird. Schließlich befasst er sich mit der Zykloide, das heißt der Kurve, die ein Nagel beschreibt, der auf der Peripherie eines rollenden Rades sitzt, und nähert sich damit der Infinitesimalrechnung, die später den Ruhm von Leibniz ausmachen wird. Übrigens beschränkt sich Pascals wissenschaftliches Interesse nicht auf das Feld der reinen Theorie. Er arbeitet den Plan für einen Omnibusverkehr quer durch Paris aus. Ob dieses Projekt je ausgeführt wurde, ist nicht sicher überliefert. Mit alledem hätte Pascal das Zeug gehabt, einer der Großen im Felde der Mathematik und der Naturwissenschaft zu werden. Doch immer wieder kommt ihm etwas anderes dazwischen. Seine eigentliche Leidenschaft nämlich gilt in wachsendem Maße der Philosophie. So sieht man, dass diese den Wissenschaften auch schaden kann. Zur Philosophie aber kommt Pascal, weil er sich vor allem anderen für den Menschen interessiert. Man muss sich selbst erkennen, lautet seine Devise. Es ist eine übernatürliche Verblendung, zu leben, ohne danach zu suchen, was man ist. Die Frage nach dem Menschen ist das wahre Studium, das dem Menschen eigentümlich ist. Doch auch des reinen Philosophierens ist nicht lange. Ein mystisches Erlebnis bringt Pascal auf eine andere Bahn. Man weiß davon, weil man nach seinem Tode in seinem Rock einen Zettel eingenäht findet, auf dem er in abgerissenen Worten diese Erfahrung schildert. Feuer, heißt es dort. Gewissheit, Gewissheit, Empfindung, Freude, Friede. Vergessen der Welt und aller Dinge, ausgenommen Gott. Vollkommene, innige Entsagung. Der erste Satz aber lautet: Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und der Gelehrten. Jetzt beginnt Pascal ernstlich über die Dinge des Glaubens nachzusinnen. Jetzt verwickelt er sich in leidenschaftliche Auseinandersetzungen mit den Jesuiten. Jetzt schreibt er sein unvollendetes Werk, die Pensée, seinen eigentlich bedeutenden Beitrag zur Geschichte des Geistes. Und das alles, obgleich er seit seinem 18. Lebensjahr nie ohne Schmerzen ist. In seinen letzten Lebensjahren jedoch verstummt er. Er zieht sich von aller Geselligkeit zurück. Er geht eine Zeit lang ins Kloster. Er versenkt sich in das Gebet. Er betätigt sich in der Fürsorge für andere. Er verzichtet auf alle Dienstleistungen. Er duldet keine Bilder, keine Tapeten in seinem Zimmer. Er versagt sich seine Lieblingsspeisen. Er konstruiert einen stacheligen Gürtel, den er sich um den Leib legt. Mit 39 Jahren, 1662, stirbt er. Was erfährt Pascal in seinem philosophischen Nachdenken über den Menschen? Zunächst betrachtet er diesen so, wie er in die unendliche Welt eingebettet ist. Doch der Versuch, diese zu erfassen, stürzt das Denken in höchste Verlegenheit. Wendet man den Blick von der Erde weg auf den Umlauf der Sonne, dann erscheint die Erde wie ein Punkt. Aber auch der Umlauf der Sonne ist nur ein sehr feiner Punkt im Vergleich mit dem Rollen der Gestirne am Firmament. Und weiter, diese ganze sichtbare Welt ist nur ein unmerklicher Strich im Ganzen der Natur. Das Naturganze aber ist von keiner menschlichen Vorstellungskraft zu erfassen, denn es ist unendlich. Das Endliche vernichtet sich in der Gegenwart des Unendlichen und wird zum reinen Nichts. Das Denken endet damit, sich im Unendlichen zu verlieren. Das Gleiche geschieht, wenn man nicht die Natur in ihrer unendlichen Ausdehnung, sondern die einzelne Naturerscheinung beobachtet. Nimmt man das kleinste Lebewesen, Pascal nennt als Beispiel die Milbe, so zeigt sich, auch sie hat noch Teile. Auch der kleinste Teil des Kosmos, das Atom, ist noch nicht der letzte Baustein der Wirklichkeit. denn auch das Atom kann weiter geteilt werden. Im Innern eines jeden Atombruchstückes gibt es eine Unendlichkeit von Universen, deren jedes sein Firmament besitzt, seine Planeten, seine Erde, im selben Verhältnis wie die sichtbare Welt. Auch hier also geht die Nachforschung ins Unendliche. Sie könnte nur beim Nichts enden. Aber auch dieses kann sie nicht erreichen. Daher gilt auch hier wieder, der Gedanke muss sich in diesen Wundern verlieren. Die Problematik intensiviert sich für Pascal noch, wenn er nun im Rahmen dieses Bildes von der Natur den Menschen betrachtet. Sieht man diesen vor dem Horizont des unendlich Großen, dann erscheint er als verschwindend klein, nicht wahrnehmbar im All, das seinerseits unwahrnehmbar ist im Schoße des Ganzen. Erblickt man den Menschen andererseits vor dem Horizont des unendlich Kleinen, dann muss er sich selber als ein Koloss, eine Welt oder vielmehr als ein Alles erscheinen. Kurz, der Mensch betrachtet im Zusammenhang mit der Natur, in die er eingebettet ist, ist ein Nichts im Hinblick auf das Unendliche, ein Alles im Hinblick auf das Nichts. Er schwebt zwischen diesen beiden Abgründen des Unendlichen und des Nichts. Aber er ist gleichermaßen unfähig, das Nichts zu sehen, aus dem er gezogen, wie das All, in das er verschlungen ist. So ist er für sich selbst der wunderlichste Gegenstand der Natur. Das ist unser wahrer Stand im Dasein. Wir treiben dahin auf einer unmessbaren Mitte, immer ungewiss und schwankend, von einem Ende zum anderen gestoßen. An welcher Grenze wir auch immer gedachten, uns anzuheften und Halt zu gewinnen, sie wankt und lässt uns fahren. Und wenn wir ihr folgen, entwindet sie sich unserem Zugriff, entgleitet uns und flieht in einer ewigen Flucht. Wie Pascal dem tiefer nachdenkt, entdeckt er, letztlich steht dahinter die Angst vor dem Alleinsein. Alles Unglück in der Welt kommt daher, dass man nicht versteht, ruhig in einem Zimmer zu sein. Die Einsamkeit aber ängstigt deshalb, weil in ihr die Menschen unverdeckt sich selber gegenübergestellt werden. Darum suchen sie immerzu eine ungestüme und hinreißende Beschäftigung, die sie davon ablenke, an sich zu denken. Sie trachten ständig danach, sich selbst zu vergessen. Doch warum ist der Gedanke an sich selber so unaushaltbar? Darum, antwortet Pascal, weil sich darin dem Menschen die Trostlosigkeit seiner Existenz zeigt. In solchen Augenblicken des Alleinseins befallen ihn die Langeweile, die Düsterkeit, die Traurigkeit, der Kummer, der Verdruss, die Verzweiflung. Er fühlt sein Nichts, seine Verlassenheit, seine Unzulänglichkeit, seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere. Er ahnt die tiefe Bedrohtheit, die über allem menschlichen Dasein lastet, dass es unausweichlich dem Tode verfallen ist. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bald sterben muss. Aber was ich am wenigsten kenne, das ist dieser Tod selber, dem ich nicht zu entgehen vermag. So wird offenbar, dass das menschliche Leben das zerbrechlichste Ding der Welt ist und dass wir gleichwohl sorglos in den Abgrund rennen. Die durchgängige Widersprüchlichkeit in Wesen und Dasein des Menschen bringt es mit sich, dass dieser sich nicht eindeutig erfassen kann, ja, dass er in einer grundhaften Ungewissheit lebt. Wir trachten nach der Wahrheit und finden in uns nur Ungewissheit. Ich sehe ringsum nichts als Dunkelheiten. Es ist unbegreiflich, dass Gott sei und unbegreiflich, dass er nicht sei. Dass es zusammen mit dem Leibe eine Seele gebe und dass wir keine Seelen haben. Dass die Welt geschaffen sei und dass sie nicht geschaffen sei. Alles also bleibt im Widerspruch. Daher ruft Pascal den Menschen zu, erkennet, was für ein Paradox ihr für euch selbst seid. Und er urteilt zusammenfassend, was für eine Chimäre ist also der Mensch? Was für eine Novität, was für ein Monstrum, was für ein Chaos, was für ein Subjekt des Widerspruchs, was für ein Wunder. Richter aller Dinge, einfältiger Erdenwurm, Verwalter des Wahren, Kloake der Ungewissheit und des Irrtums, Glanz und Auswurf des Alls. Angesichts dieser grundhaften Ungewissheit legen sich müde Resignation oder kraftloser Skeptizismus oder aber die Flucht in einen ungegründeten Dogmatismus nahe. Doch ebenso wenig wie der Dogmatismus lässt sich der Skeptizismus strikt erweisen. Es ist nicht gewiss, dass alles ungewiss ist. So taucht vor Pascal die Möglichkeit der Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins auf. Sie aber tritt unter die Alternative von Gott und nichts. Wie ich nicht weiß, woher ich komme, so weiß ich auch nicht, wohin ich gehe. Und ich weiß nur, dass ich, wenn ich aus dieser Welt gehe, entweder in das Nichts oder in die Hände eines erzürnten Gottes falle, ohne zu wissen, welche dieser beiden Möglichkeiten ewiglich mein Teil sein wird. So ist mein Stand im Dasein, voller Schwachheit und Ungewissheit. Die Vernunft also scheitert im ganzen Umkreis des Denkens, das Philosophieren gelangt an unüberschreitbare Grenzen. Und nun wagt Pascal den Sprung zur christlichen Deutung der Existenz. Von der Erleuchtung her, die dem Menschen in der Gnade widerfährt, wird ihm die Unbegreiflichkeit des natürlichen Daseins durchsichtig. Doch auch damit sind die Schwierigkeiten nicht behoben, denn auch die christliche Botschaft ist für das Erkennen dunkel und voller Rätsel. Die Erbsünde ist das allerunbegreiflichste Geheimnis. So wird Pascal über alle Möglichkeiten einer verstandesmäßigen Einsicht hinausgetrieben. Nicht die Vernunft, sondern ein anderes im Menschen bewirkt die Möglichkeit wahrhafter Gewissheit. Es ist der Glaube, und der Ort des Glaubens ist nicht die Vernunft, sondern das Herz. Das Herz hat seine Vernunftgründe, die die Vernunft nicht kennt. Es ist das Herz, das Gott fühlt, und nicht die Vernunft. Das ist der Glaube. Gott fühlbar dem Herzen, nicht der Vernunft. Der Glaube hat freilich keine objektive Gewissheit. Die Religion ist nicht sicher. Zwischen Gott und dem Menschen tut sich ein unendliches Chaos auf. So wird für Pascal zuletzt zur eigentlich philosophischen Aufgabe, sich dem Glauben zu beugen. Der letzte Schritt der Vernunft ist es, anzuerkennen, dass es eine Unendlichkeit von Dingen gibt, die sie übersteigen. Nichts ist der Vernunft so gemäß wie diese Verleugnung der Vernunft. Es geschieht nur durch die schlichte Unterwerfung der Vernunft, dass wir uns wahrhaft erkennen können. Im universalen Scheitern bleibt nur die Selbstaufgabe des Denkens. All eure Einsichten können nur dahin gelangen, zu erkennen, dass ihr in euch selber weder die Wahrheit noch das Heil finden werdet. Die Philosophen haben es versprochen, aber sie haben es nicht vollbringen können. So ist der Verzicht auf Philosophie das legitime Ende des Philosophierens. Sich mokieren über die Philosophie, das heißt wahrhaft philosophieren. Das darf freilich nur einer sagen, der es sich mit dem Philosophieren so schwer gemacht hat wie Pascal. Hegel oder der Weltgeist in Person. Hegel, ein platter, geistloser, ekelhaft widerlicher, unwissender Scharlatan, der mit beispielloser Frechheit Aberwitz und Unsinn zusammenschmierte, welche von seinen feilen Anhängern als unsterbliche Weisheit ausposaunt und von Dummköpfen richtig dafür genommen wurden, hat den intellektuellen Verderb einer ganzen gelehrten Generation zur Folge gehabt. Diesen Satz, der an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig lässt, stößt nicht irgendwer in der Unbesonnenheit des Augenblicks aus. Dieser Satz ist wohl überlegt und wird zum Druck befördert. Und der ihn schreibt, ist kein geringerer als Arthur Schopenhauer. Dieser lässt es auch nicht bei einem einmaligen Zornesausbruch bewenden. Seine Schriften sind vielmehr von immer erneuten Ausfällen gegen Hegel durchzogen. Er nennt diesen einen erbärmlichen Patron, einen Kopfverdreher, seine Philosophie sei hohler Wortkram. Wie aber hält es die Nachwelt tatsächlich mit Hegel? Zugegeben, eine Zeit lang vergisst sie ihn fast, aber dann kommt sein Denken aller Schopenhauerschen Prophezeiung zum Trotz zu einer Bedeutung, mit der sich in neuerer Zeit nur noch die messen kann, die Kant zuteil wird. Dass Hegel als Professor in Berlin solchen Zulauf findet, ist freilich erstaunlich. denn er ist weder leicht zu fassen noch von mitreißender Beredsamkeit. Gleichwohl hat sein Vortrag etwas Faszinierendes. Doch das kommt aus der Sache und aus der Gewalt, mit der sie ihn ergriffen hat. Es gibt darüber eine anmutige Schilderung aus der Feder eines seiner ergebenen Schüler. Abgespannt, grämlich saß er mit niedergebücktem Kopf in sich zusammengefallen da und blätterte und suchte immerfort sprechend in den langen Folioheften vorwärts und rückwärts, unten und oben. Das stete Räuspern und Husten störte allen Fluss der Rede. Jeder Satz stand vereinzelt da und kam mit Anstrengung zerstückt und durcheinandergeworfen heraus. Jedes Wort, jede Silbe löste sich nur widerwillig los, um von der metallleeren Stimme dann in schwäbisch breitem Dialekt, als sei jedes das Wichtigste, einen wundersam gründlichen Nachdruck zu erhalten. Dennoch zwang die ganze Erscheinung zu einem so tiefen Respekt, zu solch einer Empfindung der Würdigkeit und zog durch eine Naivität des überwältigendsten Ernstes an, dass ich mich bei aller Missbehaglichkeit unabtrennbar gefesselt fand. Dieses Besessensein von der Sache zeichnet Hegel übrigens schon in seiner frühen Jugend aus. Der Schüler des Stuttgarter Gymnasiums führt ein Tagebuch, in dem er lauter ernsthafte Reflexionen notiert, teils deutsch, teils lateinisch, altkluge Bemerkungen über Gott und die Welt, über das Glück, über Aberglauben, über Mathematik und Naturwissenschaft, über den Gang der Weltgeschichte, ja sogar über den Charakter des weiblichen Geschlechts. Von einem näheren Umgang mit diesem hält der junge Hegel freilich nicht viel. Er entrüstet sich über seine Mitschüler. Die Herrens führen da die Jungfrauen spazieren und verderben sich und die Zeit heilloserweise. Einige Zeit später wird dann allerdings anlässlich eines Konzertbesuches in das Tagebuch geschrieben: Das Anschauen schöner Mädchen trug zu unserer Unterhaltung auch nicht wenig bei. Nach dem Studium wird Hegel erst einmal Hauslehrer. Hölderlin fungiert dabei als Stellenvermittler. Dann aber wird er von Schelling, der inzwischen mit 23 Jahren Professor geworden ist, als Privatdozent nach Jena gerufen, in die Stadt, die damals als der Vorort der Philosophen gilt. Dort hält er Vorlesungen, schwer verständlich und voll von Tiefsinn. Die Besoldung ist mäßig, sodass er regelmäßig Bittgesuche um Zuschüsse an Goethe, den zuständigen Minister in Weimar, richten muss. In Jena erlebt er den Einmarsch der Franzosen. Als Napoleon die Stadt besucht, schreibt Hegel, er habe die Weltseele reiten gesehen. Die Weltseele ist ihm freilich nicht sehr gnädig. In seinem Hause wird geplündert. Schließlich wird infolge der Kriegswirren die Gehaltszahlung eingestellt und der arbeitslose Philosoph muss sich nach einem neuen Beruf umsehen. Er betätigt sich zunächst als Redakteur in Bamberg, wird aber bald der Zeitungsgaliere überdrüssig und geht als Gymnasialdirektor nach Nürnberg. Wie er, der schwierige Philosoph, seinen Beruf Kinder zu unterrichten ausübt und erträgt, davon besitzen wir ein hübsches Zeugnis in einem Brief des Dichters Clemens von Brentano. In Nürnberg fand ich den ehrlichen hölzernen Hegel als Rektor des Gymnasiums. Er las Heldenbuch und Nibelungen und übersetzte sie sich unter dem Lesen, um sie genießen zu können, ins Griechische. Endlich, mit 46 Jahren, wird Hegel Professor, zunächst in Heidelberg, dann in Berlin. Dort entfaltet er eine mächtige Wirksamkeit an der Universität, die ihn in Kürze zu dem Philosophen Deutschlands macht. Seine Vorlesungen sind überfüllt und es kommen nicht nur Studenten, sondern auch Majors, Obristen und geheime Räte. Mehr und mehr wird seine Philosophie, wie schon die seines Vorgängers Fichte, bestimmend für die geistige Gestalt des preußischen Staates. Das dauert freilich nicht lange. Schon mit 61 Jahren, 1831, stirbt Hegel an der Cholera, die damals durch Berlin wütet, herausgerissen aus einem Leben, das sich immer mehr der Versenkung in den philosophischen Gedanken hingibt. Die letzten Worte, die er niederschreibt, sprechen von der leidenschaftslosen Stille der nur denkenden Erkenntnis. Dem ist im Grunde sein ganzes Leben gewidmet. Er will ergründen, was es in der Tiefe mit all dem auf sich hat, was uns als Wirklichkeit umgibt und wie es mit dem Menschen steht, der sich denkend und handelnd in dieser Wirklichkeit befindet. Das ist die Aufgabe, die sich alle große Philosophie stellt. Das muss man daher auch sehen, wenn man Hegel begreifen will. Dann wird man davon abkommen, so wie das häufig geschieht, die denkerische Leistung Hegels in einer äußerlich erlernbaren Dialektik zu erblicken. Einem klappernden Rhythmus von Thesis, Antithesis und Synthesis. Dann wird man sein Denken als ein lebendiges Philosophieren verstehen, das aus den konkreten Fragen des Daseins entspringt und das, wie es sich von daher zum System entfaltet, zur letzten großen Metaphysik des abendländischen Geistes wird. Wie Hegel die Liebe betrachtet, entdeckt er, sie ist nicht ein vereinzeltes Vorkommnis im Ganzen der Wirklichkeit, sondern sie durchherrscht diese in vielfacher Weise. Sie ist ein Grundvorgang der Wirklichkeit. Alles Leben spielt sich in liebenden Beziehungen ab und erhält sich allein durch diese. Das heißt aber, was in der Liebe zur Erscheinung kommt, ist das Leben selbst. Davon wissen auch die Liebenden. Indem sie von der Liebe überwältigt werden, ahnen sie, in ihnen waltet unsichtbar das Leben. In der Liebe findet sich das Leben selbst. So tut sich hinter der Sichtbarkeit der Liebe für Hegel ein unendliches All des Lebens auf, als der Grund nämlich, aus dem alles Lebendige erwächst. Damit erst wird Hegels Denken in einem tieferen Sinne philosophisch. Er blickt jetzt nicht mehr nur auf das, was vor Augen liegt, sondern fragt nach dem Seinsgrund des Sichtbaren. Und er sieht, was in der Liebe offenbar wird, das Allleben, ist der Grund der Wirklichkeit überhaupt. In allem, was ist, strömt das eine große Leben. So als das Wirkliche in allem Wirklichen bezeichnet Hegel den Seinsgrund auch als das absolute Leben oder schlechtweg als das Absolute. Dass er in diesem alle Wirklichkeit gegründet sieht, dass ihm alles zur Manifestation des einen Absoluten wird, ist die philosophische Grundintention Hegels. Das auch gibt seinem Denken den metaphysischen Charakter. Denn nun gilt es, die Wirklichkeit eben aus dem Blickpunkt dieses eigentlich Wirklichen, des Absoluten, zu betrachten. Die Philosophie wird zur absoluten Wissenschaft. Dass sie dahin gelange, erscheint Hegel insbesondere in seiner Gegenwart dringlich, weil diese durch das aus der Erscheinung des Lebens entflohene Absolute und durch das Gefühl, Gott selbst ist tot, gekennzeichnet ist. Daher kommt es, wie er meint, eben in seiner Zeit entscheidend darauf an, dem Absoluten wieder zu seinem Recht zu verhelfen. Das absolute Leben nun zeigt, wie Hegel weiter feststellt, die gleiche dialektische Struktur wie seine vorzügliche Äußerung, die Liebe. Auch das wird an den Liebenden sichtbar, wenn man nämlich ihr Lieben als Ausdruck des in ihnen waltenden Lebens betrachtet. Sie spüren, dass es das eine und gleiche Leben ist, das sie durchströmt. Es gibt also im Ursprung eine Einheitlichkeit des Lebens. Aber zugleich wissen sich die Liebenden als getrennte Wesen, sie erfahren den Schmerz der Zerrissenheit. Jenes einheitliche Leben zeigt sich als in eine Vielzahl von lebenden Wesen zerstreut. Damit kommt der Zwiespalt in das ursprünglich mit sich einige Leben. Die notwendige Entzweiung ist ein Faktor des Lebens, das ewig entgegensetzend sich bildet. Doch in aller Zertrennung spüren die Liebenden den Drang zur Vereinigung. Das in ihnen waltende Leben drängt aus der Zerspaltung zur Einheit. In der Liebe findet sich das Leben selbst als eine Verdoppelung seiner selbst und Einigkeit desselben. Das Leben also, das die Wirklichkeit vom Grunde her durchherrscht, ist selber ein dialektischer Vorgang, ein ständiges Geschehen von Trennung und Verbindung, von Selbstentfremdung und Versöhnung. In diesem seinem inneren Rhythmus schafft es ständig neue Gestalten und offenbart darin sein schöpferisches Wesen. Darum auch kann Hegel dieses Allleben als die Gottheit bezeichnen. Alles lebt in der Gottheit. Gott ist das unendliche Leben. Damit wird das Denken Hegels zur philosophischen Theologie. Gegenstand der Philosophie ist nichts als Gott und seine Explikation. Es kommt deshalb alles darauf an, Gott absolut vornehin an die Spitze der Philosophie zu stellen. So kommt Hegel zum Grundbegriff seines Philosophierens, zum Gedanken des absoluten Geistes. Gott ist der absolute Geist. Wenn aber Gott Geist ist und wenn die Welt die Weise ist, wie Gott sich darstellt, dann folgt daraus mit Notwendigkeit, dass auch die Welt letztlich geistigen Wesens ist. Hegel zieht in der Tat diese ungeheuerliche Konsequenz. Alles, was wir vor uns sehen, nicht nur der Mensch und die Geschöpfe seines Geistes, sondern auch die Dinge, die Berge, Tiere und Pflanzen, kurz die ganze Natur ist im Grunde Geist. Es ist nur unser beschränkter, endlicher Gesichtspunkt, der uns dazu führt zu meinen, die Dinge seien materieller Natur. Wer die Welt recht versteht, wer sie philosophisch, und das heißt für Hegel, wer sie in ihrer Wahrheit erblickt, der muss sie als sichtbar gewordener Geist begreifen. Denn das Geistige allein ist das Wirkliche. Doch nun kommt es zu der eigentlich schwierigen philosophischen Aufgabe, aufzuzeigen, wie sich denn Gott als Natur und als menschlicher Geist darstellt, ja noch mehr, ob es am Ende gar eine innere Notwendigkeit gibt, dass die Gottheit zur Welt wird. Um das zu verdeutlichen, geht Hegel vom menschlichen Geiste aus. Er kann ihn ja als Bild des göttlichen Geistes ansehen, da er die vornehmste Manifestation Gottes ist. Was ist nun das Charakteristische des menschlichen Geistes? Hegel antwortet, dass der Mensch sich seiner selbst bewusst ist. Geist ist vom Wesen her Selbstbewusstsein. Mit dem Selbstbewusstsein aber steht es so, dass es nichts ein für allemal Fertiges ist. Es gibt vielmehr Stufen des Selbstbewusstseins. Es ist werdendes, sich entwickelndes Selbstbewusstsein. Das zeigt sich ja auch unmittelbar etwa darin, dass das Kind in anderer Weise von sich selber weiß als der erwachsene Mensch. Und nun will Hegel zeigen, dass der Weg des werdenden Selbstbewusstseins von dialektischer Art ist, dass er sich also in jenen drei Stadien vollzieht, die schon bei den Phänomenen der Liebe und des Lebens sichtbar geworden sind. Die Entwicklung des Geistes ist herausgehen, sich auseinanderlegen und zugleich zu sich kommen. Was Hegel so am menschlichen Geiste gefunden hat, überträgt er nun auf den göttlichen Geist. Auch dieser ist werdendes Selbstbewusstsein und auch dessen Werden vollzieht sich in der Weise der Dialektik. Was zunächst das Erste angeht, so versteht Hegel die Gottheit so, dass sie nicht ein für allemal vollendet ist, sondern ein inneres Werden kennt. Sie muss erst in einer Entwicklung zum vollen Bewusstsein ihrer selbst gelangen. Das ist der Punkt, an dem sich Hegels Gottesgedanke am deutlichsten von dem christlichen Gottesbegriff unterscheidet. Sein philosophischer Grundgedanke ist, dass Gott selber eine Geschichte hat, dass er Schritte zur Entfaltung seines vollen Wesens tut. Hegel muss sich nun an die ungeheuerliche Aufgabe machen, die gesamte Wirklichkeit vom Gesichtspunkt Gottes, des absoluten Geistes her, zu begreifen. Sein Philosophieren versetzt sich gleichsam in den Blickpunkt Gottes. Hegel wird der Weltgeist in Person. Was wir also als Natur, als die Dinge erblicken, ist in Wahrheit Gott selber. Aber Gott, wie er sich als ein Fremdes anschaut. Naturphilosophie wird bei Hegel zur Gotteslehre, aber zur Lehre von Gott in seiner Selbstentfremdung. Und wenn der menschliche Geist die Natur erkennt, so heißt das in Wahrheit, die im menschlichen Geiste anwesende Gottheit erkennt sich selber. Was Hegel da unternimmt, ist eine ungeheuerliche Sache. Er will die ganze Wirklichkeit als reine und vollkommene Darstellung des absoluten Geistes erfassen. Er schildert die Tragödie, welche das Absolute ewig mit sich selbst spielt. Dass es sich ewig in die Objektivität gebiert, in dieser seiner Gestalt hiermit sich dem Leiden und dem Tode übergibt und sich aus seiner Asche in die Herrlichkeit erhebt. Denn nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Doch am Ende kann es nicht ausbleiben, dass Hegels grandioser Versuch scheitert, und zwar an der Härte der Tatsachen, die sich in sein System nicht fügen wollen. Wohl gibt es vollkommene Weltgestalten, an denen er den unmittelbaren Ausdruck des Göttlichen erblicken kann, den vollendeten Organismus, den sittlich verstandenen Staat, das gelungene Kunstwerk, die wahre Religion, die große Philosophie. Aber das sind doch nur Oasen in der weiten Wüste dessen, was sich in der faktischen Wirklichkeit nicht als Darstellung Gottes deuten lässt. Da ist das Sinnlose und Unvollkommene in der Natur. Da sind die vielen missglückten Versuche, die Verschwendungen des Lebens, die endlosen Wiederholungen. Da ist das chaotische Element der Sinnlichkeit im Menschen. Da ist die Fülle von gleichgültigen Begebenheiten in der Geschichte, die sich auf keine Weise als Schritte des göttlichen Geistes zu seinem vollendeten Selbstbewusstsein verstehen lassen. Wenn Hegel scheitert, so bleibt doch die Aufgabe, die er sich stellt, das wesentliche Interesse der Philosophie, den Punkt zu finden, von dem her die Welt einheitlich begriffen werden kann. In diesem Bemühen ist Hegel vorbildlich für alles Philosophieren. Der Philosophierende muss immer erneut sich daran machen, den Geheimnissen der Gottheit nachzusinnen. Wenn aber all seine vielfältigen Versuche, in das göttliche Dunkel erkennend einzudringen, zerbrechen, bleibt ihm nur die Resignation, die Goethe freilich als die höchste Aufgabe des Menschen bezeichnet, das Unerforschliche ruhig zu verehren. Feuerbach oder der Mensch als Schöpfer Gottes. Es gibt Philosophen, denen das Glück hold ist. Es gibt andere, die ständig vom Missgeschick verfolgt werden. Zu diesen zählt Ludwig Feuerbach, wenn auch in die Misshelligkeiten seines Lebens sich gelegentlich außerordentliche Glücksfälle mischen. Dabei sind seine Anfänge durchaus vielversprechend. Der Vater, ein berühmter Rechtsgelehrter, besitzt ausreichende Mittel, um neben den Unkosten einer Liebschaft auch noch seine zahlreichen Kinder angemessen ausbilden zu können. Der junge Ludwig Feuerbach verschafft sich als Musterschüler Respekt bei seinen Lehrern. In einem Schulzeugnis heißt es, er habe sich durch seinen offenen Charakter, seine Ordnungsliebe sowie durch äußerst stilles und ruhiges Wesen, durch vorzügliches sittliches Betragen überhaupt und durch großen Fleiß ausgezeichnet. Er studiert dann mit einem ausreichenden Wechsel ausgestattet in Heidelberg Theologie, geht aber von dieser enttäuscht zur Philosophie über. Denn der theologische Mischmasch von Freiheit und Abhängigkeit, Vernunft und Glaube war meiner Wahrheit, das heißt Einheit, Entschiedenheit, Unbedingtheit verlangenden Seele bis in den Tod zuwider. Nach Berlin übergesiedelt gerät er in den Verdacht der Geheimbündelei, kann sich aber mit dem Nachweis seiner völlig unpolitischen Gesinnung rechtfertigen. An der Universität kommt er unter den Einfluss Hegels, mit dem er freilich, abgesehen von einer kurzen Verabschiedung, nur ein einziges Mal sprechen kann, in der berühmten Weinstube von Luther und Wegener. Aber da bringt er vor lauter Schüchternheit kaum ein Wort heraus. Feuerbach promoviert dann in Erlangen und wird dort in langsamer innerer Ablösung von Hegel Dozent mit 25 Jahren. In dieser Stadt lebt er zurückgezogen, ganz in seine Wissenschaft vertieft. Er schreibt in einem Briefe: Eine so ruhige, von der Natur umgebene Wohnung wie meine jetzige, vormittags ein Glas Wasser, mittags ein mäßiges Essen, abends ein Krug Bier und höchstens noch einen Rettich, wenn ich das immer so beisammen hätte, so wünschte ich mir nie mehr von und auf der Erde. Darüber hinaus leistet er sich höchstens noch den bei meinem vielen Sitzen unentbehrlichen Kaffee. Dann aber setzen die Schwierigkeiten ein. Nach kurzer Tätigkeit wird Feuerbach die Universität leid. Zwei Gründe sind dafür maßgebend. Einmal, dass er eine Schrift mit dem Titel »Gedanken über Tod und Unsterblichkeit« verfasst. Er gibt sie zwar anonym heraus, kann aber nicht verhindern, dass seine Autorschaft bekannt wird. Dieses Buch ist von der Art, dass es dem Verfasser ein Weiterkommen auf dem akademischen Felde, auf dem die theologische und politische Reaktion herrscht, versperren muss. Denn, so schreibt er an seine Schwester, ich stehe im Geruch, ein grässlicher Freigeist, ein Atheist, ja noch nicht genug, der leibhaftige Antichrist zu sein. Zum anderen muss Feuerbach feststellen, dass er auf dem Katheder wenig Erfolg hat. Seine Sache ist das Schreiben, nicht die mündliche Lehre. Daher schwinden auch die Aussichten auf eine Professur in Erlangen. So gibt er denn die Universität auf mit der seiner Selbstrechtfertigung dienenden Begründung, dass dort außer dem Kartoffelbau der Brotwissenschaften nur noch die fromme Schafzucht im Flor ist. Er tröstet sich mit der etwas verwegenen, aber nicht ganz abwegigen Feststellung: Zum Professor der Philosophie qualifiziere ich mich nicht, eben weil ich Philosoph bin. Er mache Anspruch auf den Rang eines extraordinären Wesens. Man dürfe ihn daher nicht zum Rang eines ordinären Fachprofessors erniedrigen. Notgedrungen erweckt Feuerbach jetzt alle möglichen Berufe: Gymnasiallehrer, Hofmeister, Bibliothekar, Redakteur, freier Schriftsteller. Doch nichts will gelingen. Auch eine Übersiedelung nach Paris, lange vorbereitet, scheitert an seiner Entschlusslosigkeit. Ein wenig inkonsequent bewirbt er sich dann doch wieder an verschiedenen Universitäten. Aber alle Bemühungen sind umsonst. So schreibt er denn schließlich resigniert, er lebe in Suspenso, wie einer, der am Galgen hängt. Da kommt die Wendung, und zwar durch eine Frau. Feuerbach verliebt sich heftig in die Tochter eines Schlossbewohners und Porzellanfabrikanten. Er schreibt an sie: Meine Seele war ein Abgrund, aus dem nur der Seufzer nach dir als das einzige Lebenszeichen zu meinen Ohren drang. Die Dame, Bertha Löw mit Namen, erwidert die Neigung, sei es wegen Feuerbachs geistigem Habitus, sei es wegen seiner äußeren Vorzüge. Über diese berichtet ein Biograf, der ihn noch persönlich gekannt hat: Er war von mittlerer Statur. Sein schlanker Körperbau blieb bis in sein spätestes Alter gleichmäßig proportioniert und vornehm in der Haltung, sein Gang leicht und elastisch. An seinen ernst milden, geistvollen Zügen fielen die hellblauen Augen durch ihren zugleich scharfen und sinnig wohlwollenden Blick auf. Die darüber sich erhebende, schön geformte Stirn war von dichtem, braunem Haar eingefasst, das er kurz geschoren trug. An Nase und Mund, beide fein geschnitten und bei aller Entschiedenheit doch eine unverkennbare Gütigkeit andeutend, schloss sich in jüngeren Jahren ein hübscher Schnurrbart, dem späterhin ein kräftiger Vollbart zugesellt ward. So, meint der Biograf, war der Eindruck seiner Persönlichkeit ein unwiderstehlich gewinnender. Es kann daher nicht ausbleiben, dass die Dame seines Herzens Feuerbachs Werbung erhört und dass es zur Heirat kommt. Er kann jetzt, gereinigt von dem Unrate des Garçonlebens, in das gesunde Badewasser des heiligen Ehestandes steigen. Das gibt ihm eine große äußere und innere Sicherheit. Er haust in erwünschter Zurückgezogenheit in den Turmzimmern des Schlosses. Für das äußere Leben ist gesorgt, nicht nur durch die der Gattin zufließenden Einkünfte aus der Porzellanfabrik, sondern auch, wie der Biograf ausdrücklich bemerkt, durch einen ansehnlichen Obst- und Gemüsegarten, einen großen Wald mit Wild und Geflügel und, last not least, einen Karpfenteich. Was Feuerbachs Lebensweise angeht, so berichtet der Biograf etwas pedantisch von seinen musterhaft einfachen Lebensgewohnheiten. Das Aufräumen seiner Stube und deren Einheizen besorgte er selbst. Auch das Bett pflegte er, genau wie einst Pascal, eigenhändig zur Nacht und für den Tag in Ordnung zu bringen. In seinen Arbeitsräumen herrschte die größte Ordnung und Reinlichkeit. Das angebliche Vorrecht genialer Menschen zu weitgehender Unordnung, die ihnen selbst und anderen manche Ungelegenheiten bereiten kann, hat er sich niemals angeeignet. In dieser idyllischen Welt schreibt Feuerbach das Buch, das seinen Namen berühmt machen wird: Das Wesen des Christentums. Jetzt wird die wissenschaftliche Welt auf ihn aufmerksam. Er selber ist sich des Wertes seines Buches voll bewusst. Er schreibt, es sei keine Schrift für das grundverdorbene, grundbetörte gegenwärtige Geschlecht, sondern für die werdende, bessere, höhere Generation. Er empfindet sich jetzt als den letzten, an die äußerste Grenze des Philosophentums hinausgeschobenen Philosophen. Er freut sich über die Zustimmung der Freunde, aber noch mehr darüber, dass Bauern, Gastwirte, Soldaten von seinem Werk begeistert, in mühseligen Wanderungen von weit her kommend ihn aufsuchen. Da tritt ein Neues hinzu, die Revolution von 1848. Jetzt scheint die Zeit gekommen, dass Feuerbach zu einer größeren Wirksamkeit, zu einem aktiven Eingreifen gelangt. Er identifiziert sich mit der Sache der Demokratie. Feuerbach wird nun tätig. Er spielt mit dem Gedanken, nach Paris, der Stadt der revolutionären Auftritte, zu gehen. Selbst eine Übersiedelung nach Amerika, dem Lande der Freiheit, in dem man ihm gratis eine Farm anbietet, wird nicht ausgeschlossen. Er hält Vorlesungen vor Akademikern und Arbeitern im Rathaussaal, da die Universität ihm ihre Räume verweigert. Als er das Auditorium betritt, erheben sich die Zuhörer von den Sitzen. Gottfried Keller, der als Student in Heidelberg an den Veranstaltungen teilnimmt, nennt Feuerbach die gegenwärtig weitaus wichtigste historische Person in der Philosophie. Doch dann überfällt Feuerbach wieder die Mattigkeit und Verzagtheit. Ich habe die traurigsten Zustände durchlebt, die nur immer der Mensch erleben kann. Ich hatte die grässlichste Sehnsucht nach meinem alten, stillen, einfachen und doch so geliebten Leben. Alles war mir unheimlich, unbehaglich. Es war mir zumute, wenn ich auf das Katheder musste, wie einem armen Sünder, der aufs Schafott muss. Die Freunde wollen ihn in die revolutionäre Bewegung einspannen, aber er lehnt ab. Zu einem der enthusiastischen Revolutionäre äußert er kurz vor seinem Heidelberger Auftritt: »Ich gehe jetzt nach Heidelberg und halte dort den jungen Studenten Vorlesungen über das Wesen der Religion. Und wenn dann von dem Samen, den ich dort ausstreue, in 100 Jahren einige Körnchen aufgehen, so habe ich zum Besten der Menschheit mehr ausgerichtet, als sie mit ihren Dreinschlagen.« So kehrt Feuerbach denn in sein Asyl zurück. Aber auch dort wird es schwierig zu leben. Dazu kommen beklemmende äußere Verhältnisse. Die Erträge der Porzellanfabrik gehen zurück, verursacht durch die politischen Umstände. Schließlich muss der Bankrott angemeldet werden. Feuerbach, der dem Betrieb Geld vorgeschossen hat, verliert den letzten Rest seines Vermögens. Am Ende vegetiert Feuerbach längere Zeit in geistiger Dumpfheit. 1872 stirbt er mit 68 Jahren. Obgleich Feuerbach schon in seiner Studentenzeit die Theologie aufgibt, bleibt doch sein Interesse lebenslang den Fragen der Religion zugewendet. Bereits der 16-Jährige stellt eine entschiedene Neigung gegen die Religion bei sich fest. »Ich mache mir«, schreibt er später, »die Religion zum Ziel und Beruf meines Lebens.« Schließlich sagt er, seine Schriften hätten streng genommen nur einen Zweck, einen Willen und Gedanken, ein Thema. Dieses Thema ist eben die Religion und Theologie. Feuerbach will in seinem eigenen Philosophieren entschlossen nicht von irgendeinem göttlichen Prinzip oder einem absoluten Wesen ausgehen, sondern vom Menschen und nur vom Menschen. Und zwar vom Menschen, wie er sich im konkreten Dasein und in seinem Eingefügtsein in die Natur vorfindet. Der erste Gegenstand des Menschen ist der Mensch. Der Mensch ist sich das Maß aller Dinge, aller Wirklichkeit. Darum gilt es, den Menschen zur Sache der Philosophie zu machen. Auf das menschliche Dasein, als die einzige unmittelbar gegebene Realität hingewiesen, also eine konsequent anthropologische Philosophie begründet zu haben, ist die eigentümliche Leistung Feuerbachs. Darüber hinaus geht es ihm überhaupt um das Wirkliche in seiner Wirklichkeit und Totalität. Fast die gesamte philosophische und theologische Tradition hat in seiner Sicht Hirngespinsten nachgejagt. Sie hat als das eigentlich Wirkliche eine jenseitige, absolute Welt, eine Welt der Ideen, eine Welt Gottes angenommen. Demgegenüber liegt Feuerbach entscheidend an der Wirklichkeit des Diesseits, an der Wirklichkeit der Natur und an der Wirklichkeit des Menschen im Hier und Jetzt. Das ist für ihn die einzige Wirklichkeit. Der Verzicht auf alles Übersinnliche macht den Atheismus Feuerbachs aus. Diesen hat er als erster in der Geschichte der Philosophie radikal und mit all seinen Konsequenzen durchdacht. Das Wesen eines Gottes ist, dass er ein eingebildetes, unwirkliches, fantastisches Wesen ist, das aber gleichwohl ein reales, ein wirkliches Wesen sein soll. Dieser traditionellen Position gegenüber geht es Feuerbach um eine Vermenschlichung Gottes, um eine Reduktion des außermenschlichen, übernatürlichen und wiedervernünftigen Wesen Gottes auf das natürliche, immanente, eingeborene Wesen des Menschen. Mit einem solchen neuen Prinzip wird aber nicht nur die Hegelsche absolute Spekulation, sondern überhaupt und im ganzen Umfang die Religion und besonders das Christentum verworfen. Dieses sieht Feuerbach ohnehin im Verfall. Es ist eine religiöse Revolution vor sich gegangen. Wir leben in einer Periode des Untergangs des Christentums. Das aber wird von Feuerbach nicht bedauert, sondern leidenschaftlich begrüßt. Der Mensch soll das Christentum aufgeben, dann erst wird er Mensch. Denn damit verzichtet er auf die Wolkenkuckucksheime und kann sich nur mit der wahren, der diesseitigen Wirklichkeit befassen. An die Stelle des Glaubens ist der Unglaube getreten, an die Stelle der Bibel die Vernunft, an die Stelle der Religion und Kirche die Politik, an die Stelle des Himmels die Erde, des Gebetes die Arbeit, der Hölle die materielle Not, an die Stelle des Christen der Mensch. Aus dieser Situation aber ergibt sich die Notwendigkeit einer neuen, offenherzigen, nicht mehr christlichen, entschieden unchristlichen Philosophie. Feuerbach behauptet, dass es kein selbstständig existierendes Wesen Gott gibt. Gott ist vielmehr nur etwas in der Vorstellung, in der Einbildung, aber nichts in Wahrheit und Wirklichkeit. Die Idee Gottes entspringt daraus, dass der Mensch sein eigenes Wesen, nämlich das, was an ihm allgemein der Gattung zugehörig ist, aus sich hinaussetzt und zu einem Gotte macht. Das Wissen von Gott ist das Wissen des Menschen von sich, von seinem eigenen Wesen. Gott ist das Ideal des menschlichen Wesens, angeschaut als ein selbstständiges, wirkliches Wesen. Er ist des Menschen entäußertes Selbst. Der Mensch verehrt das, wovon er sich abhängig weiß, als Gott. Dieser ist ihm der, der vermag, was der Mensch nicht vermag, was vielmehr die menschlichen Kräfte unendlich übersteigt und daher dem Menschen das demütigende Gefühl seiner Beschränktheit, Ohnmacht und Nichtigkeit einflößt. Aber wenn der Mensch meint, diese Abhängigkeit religiös deuten zu müssen, täuscht er sich. Wovon wir in Wahrheit abhängig sind, ist die Natur, und zwar sowohl die äußere Natur, die Macht über Leben und Tod, wie die Natur in uns, die Triebe, Wünsche und Interessen. Feuerbach gräbt noch tiefer in den Abgrund der menschlichen Seele hinab. Er entdeckt als das, was den Menschen vom Grunde her bestimmt, das Wünschen und hinter diesem den Glückseligkeitstrieb. Wieder wird ihm das zu einem Motiv für die Entstehung des Gottesgedankens. Was der Mensch nicht wirklich ist, aber zu sein wünscht, das macht er zu seinem Gotte oder das ist sein Gott. Der Mensch, der seine Glückseligkeit nie voll erreichen kann, schafft sich in der Einbildungskraft Götter, die vollkommen glückselig sind. Ein Gott ist der in der Fantasie befriedigte Glückseligkeitstrieb des Menschen. Wie Feuerbach dem weiter nachdenkt, geht ihm auf, dass die Wurzel alles Gottesglaubens der Egoismus ist, denn das Streben nach Glückseligkeit ist ein selbstisches Streben. Der Mensch denkt sich einen Gott aus, der mithelfen könne, dem übermächtigen Egoismus, den der Mensch aus eigener Kraft nicht befriedigen kann, Genüge zu tun. So behauptet Feuerbach denn, dass der menschliche Egoismus das Grundprinzip der Religion und Theologie ist. Denn wenn die Anbetungs- und Verehrungswürdigkeit, folglich die göttliche Würde eines Wesens einzig abhängt von der Beziehung dessen auf das Wohl des Menschen, wenn nur ein dem Menschen wohltätiges, nützliches Wesen ein göttliches ist, so liegt ja der Grund von der Gottheit eines Wesens einzig im Egoismus des Menschen, welcher alles nur auf sich bezieht und nur in dieser Beziehung schätzt. Der Ausdruck Egoismus hat in diesen Sätzen freilich nicht den moralisch abwertenden Sinn, den man sonst mit diesem Wort verbindet, er bedeutet vielmehr so viel wie Selbstbejahung. Diese aber muss das notwendige Fundament einer Philosophie bilden, die sich so ausschließlich wie die Feuerbachs auf den Menschen stützt und alles andere beiseite lässt, einer atheistischen Philosophie im vollen Sinne des Wortes. Feuerbach ist der Ansicht, mit seiner Philosophie der Zukunft alle Religion, alle Theologie und alle theologisch infizierte Philosophie endgültig überwunden zu haben. Daher schreibt er seinem entscheidenden Buch den Rang einer welthistorischen Tatsache zu. Ja, er behauptet, seine Lehre sei der Wendepunkt der Weltgeschichte. Darin hat er sich freilich getäuscht. Denn die Auseinandersetzungen über die Gottesfrage gehen auch nach Feuerbachs dezidiertem Atheismus weiter. Und sie haben auch heute noch nichts von ihrer Dringlichkeit eingebüßt. Russell oder die Philosophie als Protest. Bertrand Russell, geboren 1872 als Spross eines altadeligen Geschlechts, in späteren Jahren selber zum Lord ernannt, beginnt seine Selbstbiografie mit dem Satz: Drei einfache, doch übermächtige Leidenschaften haben mein Leben bestimmt. Das Verlangen nach Liebe, der Drang nach Erkenntnis und ein unerträgliches Mitgefühl mit den Leiden der Menschheit. Es ist sicher kein Zufall, dass die Liebe als erste erwähnt wird. Das Verlangen nach ihr wird denn auch ausführlich begründet. Nach Liebe trachtete ich einmal, weil sie Verzückung erzeugt, eine Verzückung so gewaltig, dass ich oft mein ganzes mir noch bevorstehendes Leben hingegeben hätte für ein paar Stunden dieses Überschwangs. Zum anderen habe ich nach Liebe getrachtet, weil sie von der Einsamkeit erlöst, jener entsetzlichen Einsamkeit, in der ein einzelnes, erschauerndes Bewusstsein über den Saum der Welt hinabblickt, in den kalten, leblosen, unauslotbaren Abgrund. Und letztens habe ich nach Liebe getrachtet, weil ich in der liebenden Vereinigung in mystisch verkleinertem Abbild die Vorahnung des Himmels erschaute, wie er in der Vorstellung der Heiligen und Dichter lebt. Diesen Worten entsprechen im Leben Russells die Taten. Dabei zeigt er sich gleich zu Beginn schon als Philosoph. Denn als ihn, den 12-Jährigen, ein Kamerad aufklärt, fasst er sofort allgemeine Prinzipien. Dass die freie Liebe das einzig vernünftige System und die Ehe eine Folgeerscheinung des christlichen Aberglaubens sei. In Wirklichkeit jedoch ist Russell diesem Aberglauben doch nicht so ganz abhold. Er heiratet gleich viermal. Die Ehefrau Nummer 1 lernt Russell mit 17 Jahren als eine recht emanzipierte und wenigstens theoretisch der freien Liebe verschworene Studentin namens Alice kennen. Nach einer langen Zeit der keuschen Verlobung heiratet er sie, einer Zeitungsnotiz zufolge eine der schönsten Frauen, die man sich vorstellen kann. Nach einigen Jahren aber entdeckt Russell auf einer einsamen Fahrradtour, dass seine Liebe erloschen ist. Es folgt die Ehefrau Nummer 2, Dora. Obwohl ihr Russell gleich zu Beginn ihrer Bekanntschaft versichert, von wem ich auch Kinder haben werde, sie werden es nicht sein, kommen ein Sohn und eine Tochter zur Welt. Den nächsten Sohn schenkt ihm die Ehefrau Nummer 3, genannt Peter. Doch auch diese Verbindung ist nicht von Dauer. Als meine Frau sich 1949 entschied, sie habe genug von mir, fand unsere Ehe ein Ende. Schließlich verbindet sich Russell, inzwischen 80 Jahre alt geworden, mit der Ehefrau Nummer 4, Edith. Vom Zusammensein mit ihr bekennt er, er habe am Ende gefunden, was er in seiner lebenslangen Sehnsucht nach Liebe gesucht habe. Was ihn freilich nicht daran hindert, sich auch im Kreis von Schönheitsköniginnen behaglich zu fühlen. Den Anfang von Russells wissenschaftlichen Bemühungen bildet die Erörterung mathematischer Grundprobleme. Er verfasst zusammen mit dem Philosophen Whitehead ein dreibändiges und schwer verständliches Buch, Principia Mathematica, das man mit Recht als das Grundbuch der modernen Mathematik bezeichnet. Die Arbeit daran wird Russell freilich sauer, sogar an Selbstmord denkt er in dieser Zeit. Aber dann ist es doch gerade die Mathematik, die ihn aus seiner Schwermut herausreißt. Mathematik ist eine Stätte des Friedens, ohne die ich nicht wüsste, wie ich weiterleben sollte. Schon in seinen mathematischen Studien kommt Russells philosophisches Interesse zum Ausdruck. Denn was ihn an der Mathematik vor allem interessiert, ist ihr Verhältnis zur Logik. Dann aber wendet er sich in umfassender Weise spezifisch philosophischen Problemen zu. Deine mannigfachen Veröffentlichungen darüber reichen von der Geschichte der Philosophie über die Erkenntnistheorie bis hin zur Ethik. Bekannter als durch all das wird Russell durch seine politischen Aktivitäten. Sie beginnen schon in seinen frühen Jahren. Er tritt für die Emanzipation der Frauen ein, was ihm Versammlungen mit faulen Eiern und Ratten einbringt. Er befreundet sich mit den Ideen des Sozialismus. Er ringt sich in einer Art von mystischer Erleuchtung zu einem grundsätzlichen Pazifismus durch, den er dann freilich, als es im Zweiten Weltkrieg um die Beseitigung der Hitler-Diktatur geht, revidiert. Wo immer er öffentlich auftritt, gibt es Proteste bis hin zu tätlichen Angriffen. Er bekämpft den Eintritt Englands in den Ersten Weltkrieg. Er unterstützt die Kriegsdienstverweigerer. Er kämpft gegen alles, was er auf dieser Erde als Übel ansieht. Gegen den Versailler Vertrag, gegen die Tyrannei Hitlers, gegen die Grausamkeiten des stalinschen Regimes, gegen den bornierten Antikommunismus, gegen den Missbrauch des Privateigentums, gegen den Atomkrieg, gegen die Invasion in Vietnam. Hier, wie auch im Einsatz für einzelne Verfolgte, ist er unermüdlich im Abhalten von Reden und Rundfunkansprachen, im Schreiben von Briefen und in der Absendung von Telegrammen, in der Organisation von Komitees und in der Vorbereitung und Durchführung von Kongressen, in der Aufbringung von Geldmitteln, im Verfassen von Resolutionen und Manifesten. Mit der Welt kommt Russell überhaupt ständig in Konflikt. Seine amerikanische Professur verliert er, weil man seine Schriften, wie ein Anklagevertreter vor Gericht feststellt, wollüstig, libidinös, lüstern, unkeusch, erotoman, aphrodisisch, respektlos, engstirnig, unwahr und bar jeglicher Moral findet. Auch die Professur in Cambridge wird ihm wegen seines Eintretens für die Kriegsdienstverweigerer entzogen. Während des Ersten Weltkrieges kommt er wegen seiner Angriffe gegen die Regierung sogar für ein halbes Jahr ins Gefängnis, freilich in die erste Klasse, in der man lesen und schreiben darf, so viel man will. Auch mit den Finanzen hapert es oftmals. Russell erbt zwar ein beträchtliches Vermögen, aber er unterstützt in hohem Maße bedürftige Mitmenschen und politische Organisationen. So ist er schließlich auf die Einkünfte aus seiner Schriftstellerei angewiesen, die nur ungleichmäßig fließen. Zu Zeiten ist er so arm, dass er sich nicht einmal eine Omnibusfahrt leisten kann. Aber dann überschütten ihn die Ehren. Er erhält aus der Hand des Königs den höchsten englischen Orden. Er wird Nobelpreisträger für Literatur. Er tritt mit fast allen, die im Felde des Geistes und der Politik Rang und Namen haben, in Verbindung. Mit Einstein, mit Rutherford, mit Niels Bohr, mit Eisenhower, mit Kennedy, mit Khrushchev, mit Nero, mit Zhou Enlai. Sein Weltruhm hält an, bis er 1969, 97 Jahre alt, stirbt. Das Interesse an der Ausgestaltung einer solchen reinen Logik, die nicht aus dem Subjekt entspringt, sondern objektive Gültigkeit besitzt, beherrscht das Denken Russells Zeit seines Lebens. Das Geschäft der Philosophie, wie ich es verstehe, ist wesentlich logische Analysis, gefolgt von logischer Synthesis. Russell bleibt nicht bei der Logik stehen. Er ist Philosoph im umfassenden Sinne. Darum stellt er sich auch die Frage, welchen Wert die Philosophie hat. Denn Nützlichkeit im alltäglichen Sinne besitzt sie ja offenbar nicht. Ihr Ziel ist Erkenntnis. Die Schwierigkeit ist jedoch, dass man in ihr nicht zu irgendeinem fest umrissenen Wissensstand gelangen kann. Der Wert der Philosophie besteht im Gegenteil gerade wesentlich in der Ungewissheit, die sie mit sich bringt. Doch eben das ist für Russell von hoher Bedeutung. Wer niemals eine philosophische Anwandlung gehabt hat, der geht durchs Leben und ist wie in ein Gefängnis eingeschlossen, von den Vorurteilen des gesunden Menschenverstandes, von den habituellen Meinungen seines Zeitalters oder seiner Nation und von den Ansichten, die ohne die Mitarbeit oder die Zustimmung der überlegenden Vernunft in ihm gewachsen sind. Die nächste philosophische Aufgabe besteht für Russell darin, den Übergang von der Logik zur Wirklichkeit zu finden. Denn von sich selber her drängt ja das logische System nicht mit dieser zusammen. Er stellt die Frage, gibt es auf dieser Welt eine Erkenntnis, die so unumstößlich gewiss ist, dass kein vernünftiger Mensch daran zweifeln kann? Dabei zeigt sich Russell äußerst kritisch. Zwar kommt es uns so vor, als existiere der Tisch, den wir vor uns sehen, in Wirklichkeit. Doch Russell weist darauf hin, genau genommen gibt es nur gewisse Sinnesdaten, etwa eine sich je nach dem Blickpunkt ständig ändernde Farbe oder Gestalt. Demgegenüber bleibt die Frage, gibt es überhaupt einen wirklichen Tisch? Vielleicht ist die Außenwelt nur ein Traum. Das mag absurd erscheinen, doch Russell betont, wer ein Philosoph werden will, darf sich nicht vor Absurditäten fürchten. Russell macht sich nun daran, die Gründe für die Annahme, dass es überhaupt einen wirklichen Tisch gibt, auseinanderzusetzen. Diese Behauptung lässt sich, wie er meint, nicht strikt beweisen. Die Vermutung, dass das ganze Leben ein Traum sei, in dem wir selber aus eigener Fantasie eine gegenständliche Welt schaffen, ist logisch nicht unmöglich. Aber es spricht auch nicht das Mindeste dafür, dass sie wahr ist. Im Übrigen ist dies eine weit weniger einfache Hypothese als die gewöhnliche Annahme, dass es wirklich Gegenstände gibt, die von uns unabhängig sind und die in uns Empfindungen hervorrufen. Es sind also nur die Prinzipien der Einfachheit, die Russell die Frage nach der Realität der Außenwelt positiv beantworten lassen. Auch hier bleibt es so nach bei einem grundhaften Skeptizismus. Was aber ist das, die Sinnesdaten hervorrufende Wirkliche? Hier stockt der Gedanke. Schon die Räumlichkeit der Gegenstände ist problematisch. Wirklich ist nicht der Anschauungsraum, sondern der physikalische Raum. Von ihm aber können wir auf keine Weise wissen, wie er an sich beschaffen ist. Dasselbe zeigt sich im Blick auf den materiellen Gegenstand als solchen. Wir können nicht auf eine unmittelbare Bekanntschaft mit der Eigenschaft des Gegenstandes hoffen, die ihn blau oder rot erscheinen lässt. Russell verharrt auch hier auf dem Standpunkt eines gemäßigten Skeptizismus. Es gibt zwar etwas Wirkliches, aber was es in Wahrheit ist, wissen wir nicht. Angesichts seiner skeptischen Haltung ist es nur natürlich, dass Russell der Metaphysik, dieser ehrwürdigen Mitte der Philosophie, keinen wesentlichen Erkenntniswert zusprechen kann. Gleichwohl beschäftigt sie ihn schon in seiner Jugend, und zwar im Zusammenhang mit religiösen Problemen. Er stellt ein quälendes Sündenbewusstsein an sich fest. Sein Lieblingslied in seinen frühen Jahren ist »Der Erde müde und von Sünden schwer«. Dann aber in der Zeit zwischen dem 15. und 18. Jahr befreit er sich davon. Schon damals, so berichtet er, verliert er den Glauben an die drei großen Gegenstände der Metaphysik: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Er sucht wissenschaftliche Gründe dafür und findet keine. So wird er Atheist. Auch späterhin bleibt Russell der Metaphysik abhold. Es scheint so, als ob die Erkenntnis des Universums als eines Ganzen durch die Metaphysik nicht erreicht werden kann. Doch mögen auch die metaphysischen Antworten unzureichend sein, auf das metaphysische Fragen will Russell deshalb doch nicht verzichten. So gering die Hoffnung, Antworten zu finden auch sein mag, es bleibt Sache der Philosophie, weiter an diesen Fragen zu arbeiten. Der nüchterne Geist, den Russell in seiner Erkenntnislehre walten lässt, wird auch in seinen Bemühungen um die ethischen Probleme sichtbar. Es kommt ihm auf eine undogmatische Ethik an. Sie soll aber gleichwohl nicht rein subjektiv sein, sondern in gewisser Weise objektive Gültigkeit haben. Darum ist der leitende Gesichtspunkt nicht ein utopisches Bild vom Menschen, wie er sein soll, sondern der Mensch, wie er faktisch ist. Den Menschen nun versteht Russell in diesem Zusammenhang als ein Wesen, das zwangsläufig die Befriedigung der eigenen Wünsche erstrebt. Denn für die Ethik, wie er sie sieht, ist eher das Emotionale wichtig als das rein Rationale. Ihre grundlegenden Gegebenheiten sind Gefühle und Empfindungen. Das heißt natürlich nicht, dass die Vernunft ausgeschaltet würde, aber sie hat wesentlich die Aufgabe, Mittel für erwünschte Zwecke zu erdenken, nicht aber diese Zwecke selber zu setzen. So ist also im ethischen Sinne gut, worauf das Wünschen geht, schlecht oder böse, was dem Wünschen zuwiderläuft. Unter die Wünsche aber rechnet Russell nicht nur das Streben nach dem eigenen Glück, auch Liebe und Freundschaft, auch Kunst und Wissenschaft gehören in den Bereich der angestrebten Wunscherfüllung. Das innerste Motiv für Russells politische Forderungen ist die Sorge um den Fortbestand der Menschheit. Wir haben jetzt in der menschlichen Geschichte das Stadium erreicht, in dem zum ersten Male das Fortbestehen des Menschengeschlechts davon abhängt, wie weit Menschen lernen können, sich sittlichen Überlegungen zu beugen. Unser Zeitalter ist düster, aber vielleicht werden gerade die Ängste, die es uns einflößt, zu einem Quell der Weisheit. Wenn das Wirklichkeit werden soll, dann muss die Menschheit in den gefährlichen Jahren, die ihr bevorstehen, der Verzweiflung zu entrinnen versuchen und sich die Hoffnung auf eine Zukunft lebendig erhalten, die besser ist als alles, was je gewesen ist. Das ist nicht unmöglich. Es kann Wirklichkeit werden, wenn die Menschen es nur wollen. Dass er das immer wieder und immer unerbittlicher einschärft, macht Russell zu dem eindrucksvollen Mahner, den er für seine Zeit darstellt. Am Ende mündet sein politischer Appell wieder in den Bereich des Philosophischen ein. Das Notwendigste, was die Welt braucht, um glücklich zu werden, ist Einsicht. Das war das Langenmüller Audiobook »Die philosophische Hintertreppe 3« von Wilhelm Weischedel. Gesprochen von Jo Brauner. Ein Gesamtverzeichnis der Langenmüller Audiobooks können Sie anfordern bei Buchverlage Langenmüller Herbig, Thomas Wimmering 11 in 80539 München.